Mord mit Fortsetzungen. Ein Kriminalstück in 4 Teilen von John L. Klaus. Sie hören den ersten Teil. Ja, bitte. Mr. Fenton. Der bin ich. Könnte ich Sie vielleicht einen Augenblick sprechen? In welcher Angelegenheit? In einer persönlichen Angelegenheit. Na schön. Kommen Sie rein. Danke. Sehr liebenswürdig. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Hübsch haben Sie es hier. Ja, bitte sagen Sie mir endlich... Könnten wir vielleicht mit etwas weniger Licht auskommen? Ich habe eine scheußliche Neuritis. Ja, bitte. Zigarette? Nein, danke. Sie kommen mir so bekannt vor. Woher nur kenne ich Sie? Vom Kaminsims. Wie bitte? Vom Kaminsims. Da stehe ich nämlich schon seit ein paar Jahren. Ich war immer da, wenn Sie zu Besuch kamen. Mein Gott, das Bild. Sie sind Lee Warren? Stimmt. Und immer wenn Sie bei meiner Frau waren, Fenton, war ich auch da, auf dem Kaminsims, und sah Ihnen zu. Aber ich dachte, Sie seien in Amerika. Vivian bekam noch eben erst ein Telegramm aus Kalifornien. Ja. Unfaire Idee eines Ehemanns. Soll ich mich etwas schämen? Haben Sie schon mit Ihrer Frau gesprochen? Allerdings. Und sie hat Ihnen gesagt, dass wir das zusammen aus waren? Nichts zu sagen gegen ihr Ausgehen. Nur gegen ihr Dableiben. Ja, ich weiß, es sieht so aus, als ob Ihre Frau und ich... Wohl zu lange um die Sache herumreden. Wann lernten Sie meine Frau kennen? Ungefähr einen Monat nach Ihrer Abreise. Und wann waren Sie zum ersten Mal, ja, wie sagt man, untreu? Ich kann auf diese Frage nicht eingehen. Wann war es? 2 Wochen später. 8 Jahre verheiratet und plötzlich innerhalb von Wochen. Um zur Sache zu kommen. Werden Sie meine Frau heiraten? Ich hatte allerdings die Absicht. Wenn ich jetzt auf Scheidung klagte, würden Sie Vivian wohl heiraten müssen, nicht wahr? Ich würde Vivian selbstverständlich bitten, meine Frau zu werden, habe aber nicht den Eindruck, dass sie ausgerechnet mich heiraten würde. Sehr richtig. Ich weiß ganz genau, dass sie sehr bald einsehen würde, was für eine Dummheit sie gemacht hat. Und da ich sie nun mal liebe, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als alles zu vergeben und zu vergessen. Ja, und ich? Was soll ich tun? Sie? Sie verreisen. Aber ich... Nehmen einen langen Urlaub. Als Anwalt sind Sie schließlich Ihr eigener Herr. Ja, naja. Irgendwie werde ich es schon einrichten. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Allerdings. Sie schreiben jetzt einen Brief an Vivian und ziehen damit den Schlussstrich unter diese Angelegenheit. Dass Sie an eine Heirat denken würden, war sowieso nicht zu erwarten. Ich habe mir daher erlaubt, eine Art Entwurf aufzusetzen, bevor ich hierher kam. Wie finden Sie das? Liebe Vivian, oder Liebste, oder was Sie eben sagen würden? Ich liebe dich zwar, aber ich bin mir auch darüber im Klaren, dass du, was immer du im Augenblick für mich empfinden magst, doch nur deinen Mann liebst. Ich kann das nur schwer ertragen. Ich sehe daher keinen anderen Ausweg, als morgen auf eine lange Auslandsreise zu gehen. Ich hoffe, dass du bei meiner Rückkehr wieder glücklich mit deinem Mann zusammenlebst und dass unsere Freundschaft dann nichts mehr sein wird als eine angenehme Erinnerung. Herzlichst oder wie immer Sie wollen. Na? Was würden Sie dazu sagen als Anwalt? Ich kann mich gut in Ihre Lage versetzen, morgen. Sie möchten, dass diese Sache möglichst rasch aus der Welt geschafft wird, damit Sie beide versuchen können, von vorn anzufangen. Unter anderen Umständen könnte ich fast so etwas wie Sympathie für Sie empfinden, Fenton. Unter diesen Umständen hätten Sie mir nichts Netteres sagen können, Warren. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Bitte, gern. Whisky, Soda? Bitte. Etwas Eis? Nicht nötig. Aber die Küche ist gleich nebenan. Danke, ich mag ihn lieber ohne. Hier, bitte. Danke. Darf ich diesen Briefentwurf noch einmal sehen? Bitte sehr. Ja. Ja. Nein, besser kann man es wirklich nicht sagen. Schön. Würden Sie also bitte diesen kurzen Text schreiben? Bin schon dabei. Sehr schön. Ein reizendes Mädchen. Wer? Auf dem Bild hier an der Wand. Das ist meine Schwester. Oh. Sie schreiben ziemlich schnell, wie? Ja. Darf ich mir jetzt eine Zigarette nehmen? Bitte bedienen Sie sich. Danke. So. Bitte. Danke. Richtig? Tja, alles ganz schön und gut. Nur könnten Sie beschwören, dass Sie Ihre Schrift nicht verstellt haben. Ich meine, Vivian würde dann sofort merken, also dass... Also schön. Sie haben schließlich Grund, misstrauisch zu sein. Ich schreib's Ihnen nochmal. Dann werfe ich das hier in den Papierkorb. Oh, wenn das meine Frau sein sollte, dann sagen Sie bitte nicht... Natürlich nicht. Hallo? Oh. Wie geht's? Nein. Leider nicht. Ich muss noch mal weg. Nein, es wird sehr spät werden. Leider. Nein. Wieso? In Ordnung. Gute Nacht. War das Ihre Schwester? Vivian, Verzeihung, Ihre Frau. Sie fragte nur, ob sie mit ein paar Bekannten auf einen Cocktail herkommen könnte. Fertig, der Brief? So gut wie. Dann legen Sie die Hände auf den Rücken. Aber warum? Was ist denn nur in Sie gefahren? Was soll der Revolver? Hände auf den Rücken oder ich schieße Sie über den Haufen. Sind Sie verrückt geworden? Tun Sie, was ich Ihnen sage und drehen Sie sich nicht um. Zum Teufel, was soll das? Eine kleine Fesselung. Nur sicherheitshalber. Hören Sie, Warren, ich verstehe. Viel Spaß, aber was zu weit geht. Geht zu weit, ich weiß. So. Jetzt dürfen Sie sich umdrehen. Hören Sie. Legen Sie sich hier auf die Couch. Aber Warren, ich bin doch nicht... Legen Sie sich auf die Couch. Na, schön. Füße hoch. Was zum Teufel haben Sie eigentlich vor? Sie haben wenig Fantasie, Fenton. Wissen Sie auch, gegen welche Paragraphen Sie sich mit diesem tätlichen Angriff vergangen haben? Das interessiert mich nicht im geringsten. Warum haben Sie mir Hände und Füße gefesselt? Eine kleine Vorsichtsmaßnahme. Ich erkläre Ihnen das alles später. Jetzt beruhigen Sie sich erst mal wieder. Gestatten Sie? Ein Kissen unter dem Kopf. Sehr aufmerksam von Ihnen. Besten Dank. Keine Ursache. Sie sollen nicht unbequem liegen. Wie wär's mit einer wärmenden Decke? Es könnte heute Nacht ja kalt werden. Keine Sorge. Sie werden nichts von Kälte spüren. Wie meinen Sie das? Etwas zu empfinden ist das Vorrecht nur von Lebenden. Von Lebenden? Sie nach... Was haben Sie mit mir vor? Nur Ruhe, mein Lieber. Wenn Sie Krach schlagen, muss ich Sie auch noch knebeln. Sagen Sie, was wollen Sie eigentlich, mich ermorden? Vielleicht. Sie sind wahnsinnig. Bilden Sie sich wirklich ein, mich ungestraft umbringen zu können? Wen eigentlich glauben Sie, dass Sie vor sich haben? Ein Liebhaber meiner Frau. Menschenskind, wenn man mich verletzt auffindet, richtet sich doch der erste Verdacht gegen Sie. Sicher? Wenn man Sie verletzt auffindet und wenn ich kein Alibi habe. Hören Sie, Warren. Ich weiß, was Sie durchgemacht haben. Ich lasse mit mir reden. Sie geben mich frei und es bleibt dabei, dass ich morgen das Land verlasse. Sie sind ein eingebildeter Trottel, Fenton. Glauben Sie denn, ich ließe mit mir Schindluder treiben? Mir liegt jetzt nur noch daran, mich noch ein wenig mit Ihnen zu unterhalten. Ohne Gewaltlösung, die wäre unbefriedigend. Was soll das heißen? Sie haben mir mit einiger Raffinesse und in aller Seelenruhe das Leben schwer gemacht. Soll ich Ihnen nun das Sterben leicht machen? Ich möchte auch mein Vergnügen haben, Fenton. Im Augenblick sind Sie zwar noch etwas vorlaut, weil Sie offenbar noch nicht recht dran glauben, aber das wird sich noch geben. Sie wollen mich einschüchtern. Irrtum. Ich möchte Ihnen vorher lediglich einiges erzählen. Von meinen Freuden und Leiden, von meinen Plänen, meinen Zukunftshoffnungen. Schauen Sie, Amerika war notwendig für mich. Im Falle eines Erfolges hätten Vivian und ich eine schöne Zukunft gehabt. Alle Wege stehen Ihnen doch offen. Ganz recht. Wenn ich Sie aus dem Weg geräumt habe. Sie müssen wissen, als ich drüben war, kam die erste Zeit täglich ein Brief von ihr. Und dann plötzlich nichts mehr. Da wusste ich, dass ein anderer im Spiel war. Und ich machte mir Gedanken. Und ich kam zu dem Schluss, dass wir nie wieder miteinander leben können, mit diesem anderen zwischen uns. Und Sie gaben keine Ruhe, bis Sie wussten, wer dieser andere war. Ja. Aber nun weiß ich es. Und ich weiß auch, dass Sie, solange Sie leben, mich immer wieder an diese Geschichte erinnern würden. Sie vergessen waren... Nichts, Fenton, nichts. Nach Ihrem Tod wird man natürlich zunächst mich verdächtigen. Das war mein Problem. War. Das müssen Sie mir schon erklären. Von einem wirklich vollkommenen Mord erfahren wir oft nur deshalb nichts, weil kein Mensch auf die Idee kommt, dass es sich dabei um einen Mord gehandelt haben könnte. Reichlich dunkel, Ihre Ausführungen. Oh, keineswegs. Man muss einen Mord nämlich auch dann als vollkommen bezeichnen, wenn der Mörder es verstanden hat, sein Motiv zu verschleiern. Oder andersherum. Man kann einen Mord nicht vollkommen nennen, wenn beispielsweise einer seinen reichen Onkel umbringt und hinterher stellt sich heraus, dass der Ermordete sein ganzes Geld einem Tierasyl vermacht hat. Wenn das aber der Fall ist, wird der Mörder sein Ziel weiterverfolgen. Er hat nichts erreicht, vermag womöglich nicht mehr klar zu denken, begeht einen zweiten Mord und endet schließlich am Galgen. Wie erfreulich, dass Sie überhaupt noch mit dieser Alternative rechnen. Sie irren sich. Ich rechne nicht damit. Aber Sie haben mit einigem zu rechnen. Warren, wollen wir es jetzt nicht genug sein lassen? Sie haben Ihre Revanche gehabt. Was wollen Sie mehr? Oh, was sehe ich denn da? Sie haben ja bereits... Sollte das schon der berühmte Angstschweiß sein? In Hintertreppenromanen spielt er in solchen Situationen meist eine beachtliche Rolle. Nein, nein, es ist furchtbar heiß hier drin. Weiter nichts. Gewiss, gewiss. Aber Sie werden verstehen, dass Fenster und Vorhänge geschlossen bleiben müssen. Vorerst wenigstens noch. Übrigens, da wir gerade von der Literatur sprachen, finden Sie nicht auch, dass die Mörder in den Romanen stets weit über Gebühr vom Zufall begünstigt sind? Dafür wird außerhalb von Romanen ein Mörder meist erwischt. Sehr treffend bemerkt. Aber es gibt Ausnahmen. Herrgott, so nehmen Sie doch endlich Vernunft an, Warren. Ich weiß zwar nicht, ob Sie mir nur einen Schrecken einjagen oder mich wirklich umbringen wollen, aber welchen Zweck Sie auch immer verfolgen, all Ihre Mühe wird umsonst sein. Ihre Frau, hören Sie genau zu, interessiert sich nämlich keineswegs bloß für mich. Es ist noch ein Dutzend anderer Männer. Sie müssten alle Freunde Ihrer Frau umbringen. Sie Narsi. Sie müssten sich als Massenmörder betätigen. Halten Sie Ihr dreckiges Maul! Es ist die reine Wahrheit, wenn ich Ihnen sage, dass Ihre Frau... Im Augenblick geht es nur um Sie, mein Lieber, nicht um meine Frau. Meinen Sie? Nun hören Sie mir mal gut zu. Als ich heute Nachmittag hier ankam, wollte ich zuerst einmal herausbekommen, wie dieser Kerl heißt. Also rief ich zu Hause an und sagte dem Mädchen, ich hätte für Mrs. Warren etwas zu bestellen. Ein Herr bäte sie, ihn anzurufen. Doch dummerweise hätte ich seinen Namen verlegt. Aber der betreffende Herr hätte mir seine innigsten Grüße an Mrs. Warren aufgetragen. Wissen Sie, was das Mädchen darauf sagte? War es vielleicht Mr. Richard Fenton? Ja, so einfach war es, ihren Namen herauszubekommen. Und dann schlug ich einfach im Telefonbuch nach, kam hierher und sie fielen auch prompt auf meinen Bluff herein. Sie haben also noch gar nicht mit Ihrer Frau gesprochen? Kein Wort. Wollen Sie diesem Spiel nicht allmählich ein Ende bereiten? Bitte? Offenbar brennen Sie darauf zu erfahren, auf welche Weise Sie sterben werden. Sollten Sie übrigens in meinem Plan auch nur einen Fehler finden, der mir zum Verhängnis werden könnte, lasse ich Sie frei. Und wenn ich keinen finde? Sie können doch sowas nicht erst in aller Ruhe durchsprechen und dann einfach kaltblütig ausführen. Psst, nicht so laut, mein Lieber. Vergessen Sie nicht, wenn ich Sie auch noch knebeln muss, ist Ihre letzte Chance vertan. Wären Sie geistig nur ein klein wenig reger, Sie hätten geradezu Freude an dieser Situation. Ein Mörder muss nämlich gewöhnlich ganz allein arbeiten. Aber dank meiner Methode, Fenton, leisten Sie mir Hilfe. Wägen Sie alles. Bedenken Sie jedes Detail. Wenn Sie auch nur einen Fehler finden können. Sie wissen. Können Sie jedoch keinen Fehler finden, umso besser. Dann weiß ich, dass ein geriebener Anwalt meinen Plan gutheißt. Man könnte Sie dann also ein Opfer Ihres Berufes nennen. Tun Sie endlich, was Sie nicht lassen können. Ihr selbstzufriedenes Grinsen ist mir allmählich widerlich. Wenn er Sie beruhigt, Sie sind mir ebenfalls widerlich. Nur im Unterschied zu Ihnen kann ich daraus die Konsequenzen ziehen. Immerhin, ich verspreche Ihnen einen schönen Kranz aus, sagen wir, Nelken. Oder was hätten Sie sonst für Wünsche? Schließlich ist es ja Ihre Leiche, nicht? Aber, wer wird denn gleich... Hier, trinken Sie einen Schluck Whisky. So ist es brav. Hilfe! Hilfe! Hab ich Ihnen nicht gesagt? Lassen Sie gefälligst diese Mätzchen. Verrückt geworden, was? Wie kann man nur so schwache Nerven haben? Jetzt muss ich doch tatsächlich... Was haben Sie da? Was ist das? Das ist ein Kissenbezug. Mit einem Band im Saum. Finden Sie nicht auch, dass dieser Schlauch hier am Ende recht sauber befestigt ist? Meine Idee, nachdem das Gaswerk mir telefonisch versichert hatte, dass Sie hier einen Anschluss haben. Aber ich möchte Ihnen die Sache vorführen. Probeweise. Und vorläufig ganz unverbindlich. Sie sind wahnsinnig. Also, ich streife Ihnen dieses Ding über den Kopf. So, dann ziehe ich dieses Band zusammen. So, können Sie mich noch hören? Dann nehme ich einfach das äußere Ende dieses Schlauches, schließe es an das Gasrohr im Kamin an und drehe den Gashahn auf. Und dann... Na? Was sagen Sie dazu? Warum? Im Willen. Nehmen Sie doch Vernunft an. Lassen Sie mich laufen. Ich werde nie wieder nach England zurückkehren. Nur leben will ich. Ich will alles tun, Warren. Verlangen Sie jede Summe. Ich gebe Ihnen alles, was ich habe, bis auf den letzten Penny. Ach, wirklich? Ich kann mir auch noch was leihen. Sie haben dann bis an Ihr Lebensende keine Sorgen mehr. Sie können über mich verfügen. Sie können tun und lassen, was Sie wollen, aber lassen Sie mich leben. Lassen Sie mich leben. Ich gebe Ihnen mein Wort. Auf Ihr Wort lege ich nicht den geringsten Wert. Aber mir scheint, wir verstehen uns immer noch nicht richtig. Ich hasse Sie. Und warum? Das Einzige, was mir heilig war, das haben Sie beschmutzt. Was verlangen Sie, dass ich tun soll, war? Nichts. Es dürfte Ihrer Aufmerksamkeit nicht entgangen sein, dass ich es sorgfältig vermieden habe, Spuren von Gewaltanwendung an Ihnen zu hinterlassen. Daher auch diese bequemen Fesseln an Ihren Händen und Füßen. Sie werden nunmehr Selbstmord begehen. Ich hoffe, Sie können mir folgen. Ich ziehe Ihnen dieses Ding hier über den Kopf, schließe den Schlauch an und öffne den Hahn. Allerdings, ich habe nicht die Absicht, Sie hier an Ort und Stelle umzubringen. Sie sollen nur das Bewusstsein verlieren. Dann werde ich Ihnen, während Ihr Kreislauf noch in Ordnung ist und ehe Ihr Blut gerinnt, die Fesseln abnehmen. Ich möchte nämlich nicht, dass Ihr Blut Klümpchen bildet und gerinnt, bevor ich Sie nebenan in der Küche habe. Mit dem Kopf im Gasherd. So. Und falls Sie es noch nicht kapiert haben sollten, den zweiten unvollendeten Brief werde ich neben Sie legen. Whisky? Nein. Lassen Sie. Oh, wie Sie meinen. Sie sprachen ihm von einem Brief. Ja, ganz recht. Ich hatte Sie doch unterbrochen, während Sie den Brief zum zweiten Mal schrieben. Ja, natürlich. Hier. Hier liegt er noch auf dem Schreibtisch. Hören Sie zu. Liebe Vivian, ich liebe dich zwar, aber ich bin mir auch darüber im Klaren, dass du, was immer du im Augenblick für mich empfinden magst, nur deinen Mann liebst und immer nur ihn lieben wirst. Ich kann es jedoch nicht ertragen, in deiner Nähe zu sein und dabei zu wissen, dass du nie die meine sein kannst. Ich sehe daher keinen anderen Ausweg. So, an dieser Stelle hatte ich Sie unterbrochen. Na? Wie finden Sie das, Herr Rechtsanwalt? Niemand kann einen vollkommenen Mord begehen. Kein Mensch. Das gibt es einfach nicht. Irgendwo steckt bestimmt ein Fehler. Irgendwo. Warren, ich bitte Sie. Sie brauchten das alles wirklich nicht. Ich verspreche Ihnen, ich werde England für immer verlassen. Ich werde nie mehr zurückkommen. Ich werde schweigen. Nehmen Sie sich doch zusammen, Mann, und denken Sie mal nach. Denken Sie doch. Ja. Was zum Beispiel werden Sie sagen, wenn man Sie fragt, was Sie um diese Zeit getan haben? Ganz einfach. Ich bin um 3 in London angekommen. Dann ging ich in den Club, bestellte mir was zu trinken und zog mich um. Gegen 6 rief ich bei Vivian an. Sie war nicht zu Hause, also aß ich im Club zu Abend und ging erst gegen 10 Uhr in unsere Wohnung. Vor 2 oder 3 wird sie ja doch nicht nach Hause kommen. Nein, bestimmt nicht. Außerdem vergessen Sie eines nicht. Niemand steckt seinen Kopf gegen seinen Willen in den Gasherd. Bedenken Sie, Sie sind völlig unverletzt. Und wenn man Ihnen morgen den Bauch aufschneidet, wird man nichts finden. Kein Gift, Nichts. Und Ihre Fingerabdrücke? Ich habe, seit ich hier bin, meine Handschuhe noch nicht ausgezogen. Ihr Motiv? Ich habe keins. Ich weiß offiziell doch gar nichts von Ihnen. Ich bin Ihnen ja nie begegnet. Wie sollte wohl die Polizei dahinter kommen, auf welche Weise ich Sie schon eine Stunde nach meiner Ankunft ausfindig gemacht habe? Irgendwer hat Sie sicher gesehen, wie Sie das Haus betreten haben. Wenn dem so wäre, fühlte ich mich nicht so sicher. Und die Fußspuren auf dem Teppich hier? Die Straßen sind trocken, nichts zu befürchten. Und die Striemen an meinen Handgelenken? Es dürfte kaum welche geben. Aber immerhin, besten Dank für den Hinweis. Ich werde mich nachher vergewissern. Und? Was? Die Gläser? Die werde ich spülen. Natürlich. Dumm von mir, das zu sagen. Sonst noch was? Hören Sie, Ward. Mir scheint, Sie schließen sich ganz allmählich meiner Auffassung an. Eine Leiche nämlich, wie Sie gleich eine sind, ist die eines Selbstmörders. Also dann, leben Sie, oder richtiger, sterben Sie wohl. Als Anwalt haben Sie kläglich versagt. Mensch, Warren, was haben Sie eigentlich davon, wenn Sie mich töten? Ich will alles tun, was Sie verlangen. Nur lassen Sie mich leben. Lassen Sie mich leben. Sie können doch nicht kaltblütig eine Mord begehen. Oh doch, ich kann. Und damit Sie nun nicht länger zweifeln. So, jetzt gibt es keine Zweifel mehr. Keine Zweifel und keine Spuren mehr. Nur noch etwas nach Gas riecht es. Die Tür zur Küche scheint nicht richtig zu schließen. Ach, na, wenn schon. Ob er wohl schon tot ist, unser Freund nebenan? Ganz sicher. Nachdem sein Kopf jetzt doch schon eine ganze Weile im Gasherd steckt. Also dann Licht aus und fröhliche Höllenfahrt, Mr. Fenton. Was war das? Da ist doch jemand an der Wohnungstür. Verdammt, wohin jetzt? In die Küche. Sein. Vivian? Ja? Vivian, sag mal, wieso hast du eigentlich einen Schlüssel zu Richards Wohnung? Nun, er hatte mir heute Mittag gegeben für den Fall, dass er noch nicht zurück sein sollte. Aber du hast mir doch gesagt, dass... Jimmy, du wirst mir doch keine Szene machen wollen. Nein, aber... Du hättest doch gar keinen Grund dazu. Vivian, ich... Was ist denn, Liebling? Ach, nichts. Ich dachte bloß, du hättest vielleicht was mit ihm. Ach, Unsinn, Jimmy. Wie kommst du bloß darauf? Richard und ich sind ein paar Mal zusammen ausgewesen. Das ist aber auch alles. Warum sind wir dann überhaupt hierher gekommen? Weil ich dachte, hier wären wir ungestört. Bis Richard zurückkommt. Ach. Du wolltest mit mir allein sein? Wolltest du etwas anderes? Nein. Oh, Jimmy. Vivian, ich liebe dich. Ich bin verrückt nach dir. Du musst dich scheiden lassen. Um dann dich zu heiraten? Ja, Vivian. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Jimmy. Gib mir doch bitte was zu trinken, ja? Schließlich macht man mir nicht alle Tage einen Heiratsantrag. Bitte lach mich nicht aus. Es ist mir ernst. Ein Drink kann trotzdem nichts schaden. Möglichst kalt. Eis ist sicher in der Küche. Und zuerst noch eine Zigarette. Oh, entschuldige. Hier, bitte. Danke. Du hübsch deine Frisur. Gefällt sie dir? Zauberhaft siehst du aus. Komm, trink schon mal. Vielleicht hilft es dir, einen schnellen Entschluss zu fassen. Am liebsten würde ich deinem Mann jetzt ein Telegramm schicken. Oh lala, du hast ein tolles Tempo. Aber meinst du nicht auch, man sollte erst... Ich meine, das ist doch heute alles nicht mehr so wie früher, Jimmy. Wir müssten doch erst wissen, ob wir überhaupt zusammenpassen, finde ich. Ich bin überzeugt, wir würden glänzend miteinander auskommen. Prost. Ich muss doch Eis holen. Es stinkt aber hier scheußlich nach Gas. Scheint, dass in der Küche eine Leitung undicht ist. Oh, Jimmy. Ist das denn jetzt so wichtig? Aber. Wichtig bist nur du, meine Liebe. Als Liebesbeweis werde ich das Zeug lauwarm trinken. Auf uns beide. Auf uns beide. Und jetzt setz dich zu mir. Was ist denn? Ich habe da heute was für dich gefunden. Für mich? Einen alten Siegelring. Ich habe ihn in einem Antiquitätengeschäft aufgestöbert. Es ist eine süße Inschrift drin. Zeig mal her. Bis dass der Tod uns scheidet. Oh. Danke, Liebes. Bis dass der Tod uns scheidet. Ich wollte, es wäre dir ernst damit. Zweifelst du? Dann wirst du es also deinem Mann schreiben? Sagen. Sobald er wieder in London ist. Oh, Vivian. Vivian, du, das muss gefeiert werden. Vivian, ich weiß, deine kleine Bar. Könnten wir nicht irgendwo mehr unter uns sein? Ich liebe dich, Vivian. Und wenn wir hier bleiben, allein, dann ist es unvermeidlich, dass... Und ich möchte fair bleiben. Aber ich möchte nicht fair bleiben, Jimmy. Ich liebe dich. Vivian. Komm. Dann gehen wir zu mir. Gehen? Fahre natürlich. Der Wagen wartet bereits. Gnädige Frau. Oh, Jimmy. Du großer Junge. Du. Haben wir auch nichts vergessen? Was liegt denn auf dem Tisch? Nur der Schlüssel zur Wohnung hier. Und den brauche ich jetzt nicht mehr. Nein. Das war ja hochinteressant. Meine kleine Frau scheint ja tatsächlich eine ganze Menge Verehrer zu haben. Sie hatten recht, Mr. Fenton. Es dürfte schwer sein, sie alle umzubringen. Naja, warten wir es ab. Das, meine Damen und Herren, war der erste Teil eines Kriminalstücks mit dem Titel Mord in Fortsetzungen von John L. Klaus. Mit Lothar Rollauer als Richard Fenton, Dieter Eppler als Lee Warren, Ursula Langrock als Vivian Warren und Alfons Höckmann als Jimmy Martin. Mord mit Fortsetzungen. Ein Kriminalstück in vier Teilen von John L. Klaus. Sie hören den zweiten Teil. Moment. Wie war das im ersten Teil? In Amerika erfährt ein Mann, Lee Warren heißt er, dass seine Frau, Vivian Warren, ihn in London betrügt. Mit einem Mann namens Richard Fenton. Schnell kehrt Lee Warren nach Hause zurück und trifft unangemeldet in London ein, wo ihn sein erster Weg in die Wohnung von Richard Fenton führt. Nach einer Unterhaltung, die an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig lässt, bringt er dort seinen Rivalen und Nebenbuhler um. Und wie? Er betäubt ihn durch Gas. Dann steckt er den Betäubten mit dem Kopf in den Gasherd. Vorher aber hat er ihn noch gezwungen, eine Art von Abschiedsbrief zu schreiben. Aber ebenfalls vorher, also vor seinem Tode, hat Richard Fenton dem betrogenen Ehemann klargemacht, dass er, Fenton, nicht der einzige Liebhaber seiner Frau sei. Da gäbe es noch einige, anders gesagt, mehrere. Und er, der Ehemann Lee Warren, müsse also nach ihm noch einige, also mehrere, umbringen. Kann ich sie wirklich alle umbringen? Das war hier die Frage, die Lee Warren nach vollbrachter Tat sich stellte. Nachdem er bei seinem kaltblütigen Mord fast überrascht worden wäre, und zwar von seiner lebenslustigen Frau Vivian und ihrem neuen Verehrer, Jimmy Martin. Die beiden waren nämlich auf einen Sprung in Richard Fentons Wohnung gekommen, um einen Schluck zu trinken. Vivian hatte schon seit langen Wochen einen Schlüssel zur Wohnung. Nebenan in der Küche musste Livorn, der Mörder, in Gesellschaft des von ihm ermordeten Richard Fenton das verliebte Geplauder der beiden mit anhören. Als seine Frau und ihr Liebhaber die Wohnung wieder verlassen hatten, beschloss der betrogene Ehemann, auch Jimmy Martin, den zweiten Nebenbuhler, aus dem Wege zu räumen. Theoretisch ging er noch in der gleichen Nacht an die Umsetzung seines teuflischen Plans. Praktisch aber gehen wir nun, meine Damen und Herren, also Sie und ich, hinein in den nächsten Morgen, wo wir uns treffen im Wohnzimmer von Livorn. Des Mörders. Livorn. Ah, Rita. Guten Morgen, Gnefra. Sie haben für zwei gedeckt? Es hat sich doch niemand zum Frühstück angesagt. Eigentlich schon. Eigentlich schon? Was heißt das? Ach, Augenblick, ne, Frau. Ich will nur schnell nachsehen, wer draußen ist. Gehen Sie nur, Rita. Ich lasse meiner Frau inzwischen Gesellschaft. Lee! Guten Morgen. Ja, ich wollte dich überraschen. Das ist dir weiß Gott auch geglückt. Ich glaubte schon, ich sehe Gespenster. Bist du sehr enttäuscht? Ja, aber eben hast du mir doch noch aus Kalifornien telegrafiert. Ja, alles im Interesse der Überraschung. Sie scheint geglückt zu sein. Ach, Liebling, hast du gefrühstückt? Noch nicht. Dann komm und setz dich hier zu mir. Wann bist du denn angekommen? Gestern. Gestern? Und bist nicht gleich hergekommen? Als ich anrief, warst du gerade ausgegangen. Ach, so was Dummes. Und wo hast du übernachtet? Hier im Ankleidezimmer. Oh Gott, du Ärmster. Ausgerechnet, wenn ich mal nicht zu Hause bin, musst du zurückkommen. Hast du wenigstens gut geschlafen? Ja, aber erzähl von dir. Wie geht es dir? Oh, es war schrecklich ohne dich. Wann bist du denn eingeschlafen, so ganz allein? Vielleicht gegen 11. Und gleich danach muss ich nach Hause gekommen sein. Ach, Lee, allein sein ist scheußlich. Ein Mann kann überall hingehen, aber eine Frau ist... Soll das heißen, dass ich einen Rivalen habe? Ach, das nicht, Lee, natürlich nicht, aber... Nun, ich bin jedenfalls heilfroh, dass du wieder da bist. Das kannst du mir glauben. Warum hast du mir denn plötzlich nicht mehr geschrieben? Das war falsch von mir, ich geb's zu. Aber weißt du, wenn keiner da ist und auf einen aufpasst, dann fühlt man sich zuerst so ungebunden und weiß nicht, was man tut. Und dann fehlt einem natürlich das Gefühl der Sicherheit und Gemeinschaft. Und man fühlt sich verlassen und sucht sich Gesellschaft. War es ein Fehler, dich so lange allein zu lassen? Bitte, Lee, du darfst das nie, nie wieder tun. Es war furchtbar. Also gut. Meine Fehler, deine Fehler. Erledigt. Entschuldigen Sie, aber... Ja, Rita? Einer von der Polizei möchte Sie sprechen, Sir. Ein Inspektor. So? Merkwürdig. Hast du etwa gestern gleich einen überfahren, Lee? Aber... Lassen Sie ihn einen Augenblick warten, Rita, und führen Sie ihn dann herein. Gut, Gnefrau. Du sagtest gerade meine Fehler, deine Fehler, Liebling. Ich meine... Wir sollten nun wirklich von vorn anfangen. Komm, gib mir einen Kuss. Na, muss ich Ihnen erst eine Einladung schicken, Mr. Vaughan? Gut, fangen wir also von vorne an. Du, ich zieh mich jetzt an. Du kannst dich inzwischen mit dem Arm der Gerechtigkeit herumschlagen. Bis gleich, Liebling. Bis gleich, Vivian. Ja, bitte? Inspektor Pemberley, Sir. Bitte, Inspektor. Guten Morgen, Sir. Mr. Warren. Ja, der bin ich. Aber bitte, Inspektor, nehmen Sie doch Platz. Danke sehr. Es ist mir allerdings ein Rätsel, was Sie zu mir führt, Inspektor. Ich bin nämlich erst seit gestern Nachmittag wieder im Lande. Ich war in Amerika, wissen Sie. Ach. Nun, ich will Ihnen gerne sagen, warum ich hier bin. Es wäre mir allerdings lieber, wenn Sie mir erst ein paar Fragen beantworten würden. Bitte? Fragen Sie. Danke. Ihre Familie und Ihre Freunde waren über Ihre bevorstehende Rückkehr informiert. Nein, das nicht. Nein. Dürfte ich erfahren, aus welchen Gründen? Aus rein privaten Gründen. Das ist eine zu vage Auskunft, Sir. Nun, ich hatte meiner Familie deswegen nichts gesagt, weil ich mir Sorgen um meine Frau machte. Ich hatte seit 6 Wochen keine Nachricht mehr von ihr erhalten. Natürlich musste ich annehmen, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Also kam ich unangemeldet zurück. Übrigens habe ich meine Frau selbst erst vor 10 Minuten wiedergesehen. Die Sache hat sich bereits ganz simpel geklärt. Also haben Sie Ihre Gattin gestern Abend nicht mehr gesprochen? Nein. Ich kam gegen 3 Uhr in London an. Ich hatte erst noch einige geschäftliche Dinge zu erledigen und als ich dann hier anrief, stellte sich heraus, dass meine Frau ausgegangen war. Ich ging also in meinen Club und kam erst später hierher. Sie haben nicht auf Ihre Gattin gewartet? Nein. Ich weiß aus Erfahrung, dass Meinungsverschiedenheiten vor dem Schlafengehen selten zu etwas Gutem führen. Ich übernachtete im Ankleidezimmer. Und hatte das Mädchen Ihnen gestern Abend gesagt, wohin Ihre Gattin gegangen war? Nein. Wissen Sie, um welche Zeit Ihre Gattin zurückkam? Gegen 12 Uhr, sagte sie. Schön. Ich danke Ihnen für Ihre Angaben, Sir. Was Sie mir gerade gesagt haben, macht mir, und wahrscheinlich auch Ihnen, diese Sache verhältnismäßig leicht. Welche Sache? Es handelt sich um einen Bekannten Ihrer Gattin, um einen Mr. Richard Fenton. Kennen Sie ihn? Fenton? Richard Fenton? Mir völlig unbekannt. Er wurde heute Morgen tot aufgefunden. Anscheinend Selbstmord. Ach. Ja, bitte glauben Sie nicht, dass ich so etwas wie gefühlsroh bin, Inspektor, aber nach Ihren Andeutungen war ich eigentlich auf Schlimmeres gefasst. Ich fürchte nur, dass der Fall doch nicht ganz so einfach liegt, Sir. Wie meinen Sie das? Dieser Brief hier lag neben dem Toten. Unsere Nachforschungen haben ergeben, dass er an Ihre Gattin gerichtet ist. An meine Frau? Bitte zeigen Sie. Bitte? Ja, aber mein Gott, das ist doch unmöglich. Sie müssen sich irren. Nach diesem Text zu urteilen, kann aber von einer Affäre wohl nicht die Rede sein. Er hat sich das Leben genommen, gerade weil sie offenbar rein nichts für ihn empfand. Wie heißt das? Ich kann es jedoch nicht ertragen, in deiner Nähe zu sein und dabei zu wissen, dass du nie die meine sein kannst. Ja, Folge Selbstmord. Armer Kerl. Genau so habe ich den Brief auch verstanden, Sir. Ach, jetzt wird mir einiges klar. Sagen Sie, Inspektor, ja? Muss meine Frau diesen Brief zu sehen bekommen? Leider ja. Suchen Sie etwas, Mr. Ja, wo zum Teufel habe ich denn meine Zigaretten? Darf ich Ihnen eine von meinen anbieten? Dann nehmen Sie. Zu freundlich, Inspektor. Oh, ein hübsches Etui. Ja. Verziert jetzt durch Ihre Fingerabdrücke, Sir. Gestatten Sie. Fingerabdrücke? Was soll das heißen? Und warum stecken Sie das Etui in einen Umschlag? Man kommt auf die verrücktesten Ideen, wenn man zu viele Gangsterfilme gesehen hat, Sir. Nur eine Formsache. Ja, aber es war doch Selbstmord, Inspektor, oder haben Sie mir Schlimmeres zu eröffnen? Es sieht nach Selbstmord aus, Sir. Man würde auch kampflos seinen Kopf in einen Gasse zwingen lassen. Es ist natürlich möglich, dass man ihm vorher ein Schlafpulver verabreicht hat. Das dürfte sich bald herausstellen. Aber dieser Abschiedsbrief kann unter keinen Umständen erpresst worden sein. Wahrscheinlich also doch Selbstmord. Ja, aber warum denn diese Formsache mit dem Zigarettenetui, mit dem Fingerabdruck? Ganz offen, Sir. Es muss gestern Abend noch ein zweiter Mann in Mr. Fentons Wohnung gewesen sein. Ach. Ich glaubte zunächst, Sie wären dieser Mann gewesen, Sir. Naja, eine logische Folgerung, verständlich. Und wenn ich nur die leiseste Ahnung von der Sache gehabt hätte, dann... Hätten Sie sich Genugtuung verschafft? Hatten Sie ihm vielleicht gedroht, ihm eins auf die Finger zu geben, wenn er Ihre Frau nicht in Ruhe ließe? Nein, nein, ich habe ihm doch gesagt, dass ich den Mann gar nicht kannte. Ich bin schließlich erst seit 18 Stunden wieder im Lande. Mit welchem Schiff sind Sie eigentlich gekommen, Sir? Mit der Alcania. Wir sind gegen Mittag eingelaufen. Und ich war in Butlers Club, wenn Sie das interessiert. Aber wollen Sie mir nicht endlich sagen, was eigentlich los ist, Inspektor? Da Sie es früher oder später ja doch erfahren werden, bitte. An den Stellen, wo wir Fingerabdrücke gefunden haben, hatte Fentons Mädchen Staub gewischt, nachdem er seine Wohnung abends verlassen hatte. Fenton ging zum Essen. Und wie wir wissen, ist er erst nach 11 Uhr zurückgekehrt. Da der Portier bis dahin immer Dienst tut und Fentons Wohnungstür von seinem Tisch aus sehen kann. Fentons Wohnung liegt im Parterre. Unser Arzt setzt die Zeit seines Todes auf 1 Stunde vor bis 1 Stunde nach Mitternacht an. Genau wird das allerdings erst zu sagen sein, wenn die Analyse darüber vorliegt, wie weit der Verstorbene sein Abendessen bereits verdaut hatte, ja. Ja, und weiter? Nun, aus alledem geht hervor, dass kurz vor Fentons Tod noch ein zweiter Mann in der Wohnung war. Der sich doch zweifellos melden wird, wenn er von der Sache erfährt. Wohl kaum. Schließlich ist niemand gern in eine solche Angelegenheit verwickelt, selbst wenn er noch so unschuldig ist. Nun, mir fällt jedenfalls ein Stein vom Herzen, Inspektor. Als Sie nämlich Ihr Spielchen mit den Fingerabdrücken anfingen, hatte ich wirklich einen Augenblick den Verdacht, Sie könnten annehmen, irgendwer hätte Fenton ermordet und diesen Mord als Selbstmord frisiert. Das ist aber jetzt Ihre Annahme, nicht meine. Ja, was ist, Rita? Ach, ich dachte, die gnädige Frau wäre hier, Sir. Mr. Martin ist draußen. Martin? Ja, Sir. Soll ich ihn so lange ins Esszimmer führen? Bitte ja. Übrigens, Mr. Warren, ich hätte mich gerne auch noch mit Ihrer Gattin unterhalten. Ach, bitte sagen Sie meiner Frau Bescheid, Rita. Sofort, Sir. Ein Bekannter von Ihnen, dieser Mr. Martin? Nein, Inspektor. Also kein Bekannter? Nein. Dürfte ich wohl mal telefonieren? Aber selbstverständlich, bitte. »79, bitte. Hallo, hier Pembury. Ich bin hier bei Mr. Warren. Ja, in der Wohnung. Schicken Sie mir doch bitte Harris mit dem großen Wagen, ja? Was? Wo denn? Ja, ich danke Ihnen. Sagen Sie, Fox, er soll alles mitbringen. So, das Taxi haben Sie ausfindig gemacht. Was hat denn der Fahrer ausgesagt? Ja, schön, ja. Bis gleich.« Tja, ich muss Ihnen leider sagen, dass der Fall nun doch nicht ganz so einfach liegt, wie wir beide eben noch glaubten. Wieso? Was ist denn? Dieser Abschiedsbrief, Sie wissen, der gefunden wurde, neben dem Toten. Ja? Fenton selbst hat ihn nicht dahin gelegt. Rita sagte mir gerade, dass Mr. Martin... Ist etwas? Liebling, ich möchte dir Inspektor Pembury vorstellen. Guten Morgen, Inspektor. Er möchte etwas mit dir besprechen. Mit mir? Wieso? Bitte setz dich doch einen Augenblick zu uns. Es handelt sich um einen gewissen Richard Fenton. Und? Sie kennen ihn doch. Ja, natürlich. Vivian, ich weiß zwar nicht, wie gut du ihn kennst, aber bitte mach dich auf etwas sehr Unangenehmes gefasst. Was soll das heißen, Lee? Richard Fenton hat sich vergangene Nacht das Leben genommen. Ach, wirklich? Wie schrecklich. Aber wieso denn? Warum denn nur? Nun, wenn Sie mir gestatten wollten, Mr. Warren. Ja, aber bitte, Inspektor. Ich bin leider gezwungen, ein paar Fragen an Sie zu richten, gnädige Frau. Ich sehe da zwar keinen Zusammenhang, Inspektor, aber wenn Sie meinen, dass meine Aussagen irgendeinen Wert für Sie haben könnten, bitte. Ich bin Ihnen sehr verbunden, gnädige Frau. Gehörte der Verstorbene zu Ihrem engeren Bekanntenkreis? Kannten Sie ihn näher? Wir waren zwei- oder dreimal zusammen aus, das war alles. Kannte Ihr Gatte diesen Herrn? Oder wusste er von seiner Existenz? Nein, ich hatte Mr. Fenton erst kürzlich kennengelernt. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen oder gesprochen? Damals bei dieser Cocktailparty bei den Sandersons, das war vor ungefähr 14 Tagen. Hatten Sie jemals den Eindruck, dass er... Selbstmordgedanken, ich meine... Nein, nie. Darum bin ich eben auch so erschrocken. Ich muss Sie um Entschuldigung bitten, gnädige Frau, aber die Frage ist nicht zu umgehen. Hatte der Verstorbene... Ein grässliches Wort. Hatte Mr. Fenton Ihnen jemals... Verzeihen Sie, ist Ihnen bekannt, ob er an Ihnen hing? Nun, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wäre er wohl kaum mit mir ausgegangen, oder? Ich muss es anders sagen. Ich meine, es wäre Ihnen doch aufgefallen, wenn ein Mann wie Mr. Fenton tiefere Empfindungen für Sie gehegt hätte. Wenn das wirklich der Fall gewesen sein sollte, hat er es jedenfalls verstanden, seine Empfindungen geschickt zu verbergen. Gnädige Frau, Sie dürfen nicht glauben, dass ich in die Korrektheit Ihrer Haltung irgendwelche Zweifel setze. Aber hat Mr. Fenton Ihnen jemals gesagt, dass er Sie liebe? Es tut mir schrecklich leid, Lee, aber wenn ich es dir jetzt nicht sage, wird unser Freund dir es früher oder später doch herausbekommen. Es war nicht meine Schuld. Ich hatte ihm keinen Anlass gegeben. Aber er gestand mir tatsächlich einmal, dass er mich liebe. Ach. Er schlug mir sogar vor, ich solle mich scheiden lassen. Natürlich sind mir seine Schmeicheleien zunächst ein bisschen zu Kopf gestiegen, aber dann wurde mir sehr schnell klar, wie dumm das Ganze war. Und naja, und daraufhin sagte ich ihm, dass ich ihn nicht mehr sehen wolle. Ich sage das hier alles sehr offen, Lee. Denn ich habe dich schließlich noch nie belogen. Du verstehst. Nur allzu gut, mein Herz. Nur allzu gut. Ich wollte es dir eigentlich schon gleich heute Morgen beim Frühstück sagen. Nun, ich bin froh, dass ich jetzt alles weiß. Wie meinst du das? Nun, Fenton hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. Einen Abschiedsbrief? Ach. Ja, und was du uns da gerade erzählt hast, ist haarscharf die Erklärung für das, was er geschrieben hat. So ist es doch, Herr Inspektor, nicht wahr? Allerdings. Aber was hat er denn geschrieben? Erlauben Sie mir vorher noch eine Frage, gnädige Frau. Wo waren Sie gestern Abend? Gestern Abend? Oh, da war ich im Theater mit Mr. Martin. Anschließend brachte er mich nach Hause, so um 23:45. Ist er dann noch einige Zeit hier geblieben? Aber nein. Er brachte mich gerade bis zur Türe, wünschte mir gute Nacht und ging dann nach Hause. Danke, sehr gnädige Frau. Das hier ist der Brief. Ach. Na? Was sagen Sie dazu? Wenn ich das recht verstehe, dann hat er sich meinetwegen das Leben genommen? Gott, wie entsetzlich. Ja, das ist wirklich entsetzlich. Aber nun schau doch nicht so verzweifelt, Vivian. Es ist schließlich Fentons Sache. Er hat sich umgebracht, weil du mir nicht untreu werden wolltest. Haben Sie noch eine Frage an meine Frau, Inspektor? Nein, danke. Aber könnte ich jetzt einmal mit Mr. Martin sprechen, Sir, wenn er schon gerade hier ist? Ja, aber bitte, selbstverständlich. Komm, Liebes. Am besten, du gehst inzwischen ins Schlafzimmer und legst dich etwas hin. Aber es ist ja nicht meinetwegen, Lee. Deinetwegen bin ich verzweifelt. Dieser Brief, es könnte doch der Eindruck entstehen, ach, du weißt doch, wie die Leute sind. Aber ich verstehe doch alles. Und das ist schließlich das Wichtigste, nicht wahr? Rita? Ja, Sir? Rita, bitten Sie doch Mr. Martin zu Inspektor Pembury. Ja, Sir. Wenn noch etwas ist, Inspektor, bitte fragen Sie. Ich möchte alles klargestellt wissen. Schon mit Rücksicht auf meinen Mann. Ich danke Ihnen, gnädige Frau. Ich hätte dann gern noch mal mit Ihnen gesprochen, Sir. Ich bin gleich wieder da. In Ordnung, Sir. Mr. Martin. Guten Morgen, Mr. Martin. Guten Morgen. Ich bin Inspektor Pembury. Ich habe schon gehört, ja. Ich nehme an, Sie wissen bereits von Mr. Fentons Tod. Ja, einer Ihrer Leute rief heute früh bei mir an. Anscheinend hatte man meine Adresse in Richards Wohnung gefunden. Nur der Form halber ein paar Fragen, Sir. Soviel ich weiß, waren Sie mit dem Verstorbenen gut bekannt. Das behauptet jedenfalls Mr. Fentons Dienstmädchen. Ja, das stimmt. Guten Morgen, Mr. Martin. Mein Name ist Warren. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich Ihre Vernehmung mit einem kleinen Privatverhör unterbreche, Inspektor? Durchaus nicht, bitte. Setzen Sie sich, Martin. Was soll dieser Ton? Der Ton wird bestimmt durch meine berechtigten Interessen als Ehemann. Was wollen Sie damit sagen? Fänden Sie es nicht auch merkwürdig, wenn ein Fremder Ihre Frau am frühen Morgen besucht? Ich bin nur gekommen, um Ihrer Frau die Nachricht von Richards Tod zu überbringen. Warum halten gerade Sie sich dafür zuständig? Ich hoffte, es würde Vivian weniger aufregen, wenn ich das übernehme. Aha, aha, das ist also Ihre Technik, was? Sanfte Stimme und zarte Besorgnis. Ich verbitte mir das. Ach. Sie haben sie doch allein gelassen, nicht wahr? Ich konnte ja nicht wissen, dass Sie zurück sind. Jemand musste ja schließlich... Sie meinen, jemand musste schließlich um Sie herumschwänzeln, weil eine verheiratete Frau in Vivians Lage nun mal eine begehrenswerte Beute für die zahlreichen Londoner Ratten ist, wie? Sagen Sie, wie sprechen Sie von Ihrer Frau? Irrtum, ich sprach von Ihnen. Oder wollen etwa auch Sie behaupten, Sie liebten meine Frau? Keine Ahnung, wovon Sie reden. Und trotzdem, ich brauche mich meiner Gefühle in keiner Weise zu schämen. Ach, Sie lieben sie also tatsächlich? Verzeihung, aber Sergeant Fox möchte Sie sprechen, Inspektor. Erlauben Sie, Mr. Warren? Aber bitte. Dann führen Sie ihn herein. Die Herren werden entschuldigen, aber ich muss wieder an die Arbeit. Rauchen Sie, Mr. Martin? Ja, gern. Dann versuchen Sie doch mal die in meinem Etui. Danke. Sie sind ein sehr starker Raucher, was, Inspektor? Beruhigend für die Nerven, Sir. Manchmal jedenfalls. Manchmal ja. Wenn ich Ihnen Feuer geben darf, Mr. Martin... Zu liebenswürdig. Warum stecken Sie denn Ihr Etui auf einmal in einen Umschlag, Inspektor? Reine Gedankenlosigkeit, Sir. Keine Gedankenlosigkeit, Sir. Ach, ich verstehe. Ja, bitte? Guten Morgen. Oh, Sergeant Fox. Nehmen Sie bitte die beiden Umschläge. Muss sofort erledigt werden, Sergeant. In Ordnung, Inspektor. Sie sind doch mit dem großen Wagen da, nicht wahr? Ja, Sir. Übrigens, gehört einem von den beiden Herren das Auto, das draußen vor dem Haus steht? Wenn Sie den grauen Morris meinen, der gehört mir. Dürfen wir Ihnen ein Stück vorfahren? Wir können unseren Wagen sonst nicht parken. Ach so, ja, ich habe ihn abgeschlossen. Hier bitte, meine Schlüssel. Danke, Sir. Wir werden uns beeilen, Inspektor. Sagen Sie, Mr. Martin. Ja? Seit wann kannten Sie den Verstorbenen? Schon von der Schule her. Hatte er Ihres Wissens irgendwelche geschäftlichen oder finanziellen Sorgen? War ein außerordentlich erfolgreicher Anwalt. In seiner Stellung hat man solche Sorgen nicht. Haben Sie irgendeine Vermutung, weshalb er sich das Leben genommen haben könnte? Nein. Halten Sie es für möglich, dass er in eine unglückliche Liebesgeschichte verwickelt war? Nun, nicht, dass ich wüsste. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Wann haben Sie den Verstorbenen zum letzten Mal gesehen? Ja, lassen Sie mich überlegen. Ich glaube, im Club. Vor vielleicht 10 Tagen. Welche Art waren seine Gefühle für Mrs. Warren, Ihrer Meinung nach? Freundschaftlicher Art eben, würde ich sagen. Sie haben eben, wenn ich Sie recht verstanden habe, zugegeben, dass Sie selbst Mrs. Warren liebt. Stimmt das? Es ist nicht meine Art, mit verheirateten Frauen hinter dem Rücken ihrer Männer zu flirten, wenn Sie darauf hinaus wollen. Ach, wollen Sie damit andeuten, Mr. Martin, dass andere Männer das tun? Ich sprach mit dem Inspektor, Mr. Warren. Vielleicht sollte ich stolz darauf sein, dass meine Frau so viele Bewunderer findet, aber ich bin's nicht. Sicher ein Fehler. Sicher ein Fehler. Ich bitte Sie, meine Herren. Würden Sie so freundlich sein, mir zu erzählen, wo Sie gestern Abend überall waren, Mr. Martin? Aber gerne, Inspektor. Mrs. Warren und ich, wir... Erst gingen wir ins Theater. Dann setzte ich sie hier ab und fuhr nach Hause. Wer könnte außer Ihnen angeben, wann Sie wieder zu Hause waren? Hören Sie mal, was soll das heißen? Ich dachte, es handele sich um einen Selbstmord. Eine reine Formalität, Sir. Wie hat er sich eigentlich... Allem Anschein nach hat er den Kopf in den Gasherd gesteckt. Und keinen Abschiedsbrief oder wenigstens eine Erklärung hinterlassen? Doch. Es hat sich ein Abschiedsbrief gefunden. Aber dann ist doch sicher alles klar. So ziemlich. Wie ist das nun mit Ihren Zeitangaben? Kann ich Ihnen leider nicht dienen. Ich habe kein Mädchen und ich wüsste nicht, wer mich sonst gesehen haben sollte. Entschuldigen Sie, Inspektor. Würden Sie bitte einen Augenblick mit hinunter zum Wagen kommen? Aber doch nicht ausgerechnet jetzt, Fox. Es wäre aber sehr wichtig, Sir. Na schön. Ich brauche Sie wahrscheinlich nicht mehr, Mr. Martin, aber ich wäre Ihnen trotzdem dankbar, wenn Sie warten würden, bis ich wieder zurück bin. Wenn Sie meinen, Inspektor? Vielleicht sollten Sie lieber mitkommen, Mr. Warren. Ja, da haben Sie wahrscheinlich recht. Ehe Sie gehen, Mr. Warren. Ja? Beantworten Sie mir vorher doch noch eine Frage. Sehr gern, Mr. Martin. Fragen Sie nur. Wo eigentlich waren Sie gestern Abend? Meine Damen und Herren, Sie hörten den 2. Teil eines Kriminalstücks mit dem Titel Mord mit Fortsetzungen, geschrieben von John L. Klaus. Die Rollen und ihre Sprecher: Lee Warren, Dieter Eppler, Vivian Warren, Ursula Langrock, Jimmy Martin, Alfons Höckmann, Rita, Dienstmädchen, Martel Färber, Inspektor Pembury, Peter Arthur Stiege und Sergeant Fox, Hans-Joachim Steindamm. Mord mit Fortsetzungen. Ein Kriminalstück in 4 Teilen von John L. Klaus. Sie hören den 3. Teil. Sie kennen dieses Zeichen, meine Damen und Herren. Ich hoffe es jedenfalls. Es leitet ein, den 3. Teil eines Kriminalstücks mit dem Titel, Sie haben ihn eben gehört, Mord mit Fortsetzungen, also die Fortsetzung eines Mords in Fortsetzungen. Was war bisher? Ein Mann, Lee Warren, wird von seiner Frau betrogen. Schnell kehrt er von Amerika zurück nach London. Dort bringt er Liebhaber Nummer 1 seiner Frau um. So geschickt, dass man glauben könnte, der Tote, Richard Fenton, habe Selbstmord begangen. Richard Fenton aber war nicht der einzige Liebhaber von Vivian Warren, der Frau also des Betrogenen. Nein, da ist auch noch Jimmy Martin, ein junger Mann um die 30, der, ganz ahnungslos, am Morgen nach der Mordnacht Vivien, seine Geliebte, besucht. Und da trifft er nicht nur mit Vivien Warren zusammen, seiner Geliebten, sondern auch mit Lee Warren, dem rechtmäßigen Ehemann seiner Geliebten. Und mit Inspektor Pembury, der mit der Untersuchung des Falles, also des Mordes an Richard Fenton, beauftragt ist. Jeder Kriminalinspektor hat einen Assistenten. In unserem Fall ist das Sergeant Fox. Der da eben geklopft hat, eben das ist Sergeant Fox. Entschuldigen Sie, Inspektor. Würden Sie bitte einen Augenblick mit hinunter zum Wagen kommen? Aber doch nicht ausgerechnet jetzt, Fox. Es wäre aber sehr wichtig, Sir. Na schön. Ich brauche Sie wahrscheinlich nicht mehr, Mr. Martin, aber ich wäre Ihnen trotzdem dankbar, wenn Sie warten würden, bis ich wieder zurück bin. Wenn Sie meinen, Inspektor? Vielleicht sollten Sie lieber mitkommen, Mr. Warren. Ja, da haben Sie wahrscheinlich recht. Sie gehen, Mr. Warren. Ja? Beantworten Sie mir vorher doch noch eine Frage. Sehr gern, Mr. Martin. Fragen Sie nur. Wo eigentlich waren Sie gestern Abend? Hier endete, wenn Sie sich bitte erinnern wollen, der zweite Teil unseres Mords in Fortsetzungen. Und nun, mit der Antwort des betrogenen Ehemanns, Lee Warren, beginnt der dritte Teil. Ich habe geschlafen und ich war ganz allein. Können Sie das auch von sich behaupten? Bis gleich, mein Lieber. Jimmy. Vivien, Liebste. Wo sind die anderen? Sind gegangen. Gott sei Dank, dann können wir wenigstens einen Augenblick unter vier Augen sprechen. Vivien, dein Mann weiß alles. Aber nein, wo denkst du hin? Hör zu, du darfst auf keinen Fall sagen, dass wir gestern Abend in Richards Wohnung waren. Natürlich nicht. Aber vielleicht hat man vor dem Haus deinen Wagen gesehen. Ja, das wäre denkbar. Aber stell dir vor, man weiß, dass wir beide zusammen waren. Man könnte es dann so auslegen, als hättest du ein Interesse daran gehabt, Richard aus dem Wege zu räumen. Das wäre doch Wahnsinn. In seinem Abschiedsbrief, da stand, er habe mich geliebt. Was? Also darum? Armer Kerl. Und ich habe gerade regelrecht zugegeben, was ich für dich empfinde. Na, lass sie doch ruhig glauben, wir beide wären gestern Nacht zusammen gewesen. Immerhin müssten sie uns das erst einmal beweisen. Jedenfalls darfst du niemals, niemals sagen, dass ich gestern Nacht in Richards Wohnung war. Nur keine Angst. Ich kann schweigen. Störe ich? Hören Sie, Mr. Warren? Seien Sie doch kein Narr, Jimmy. Denk dir nur lieb. Ja, was ist denn, mein Herz? Dieses große Kind hier bildet sich ein, er hätte sich vorbeibenommen. Und du wärst ihm böse, weil er heute Morgen hergekommen ist. Ich weiß. Sie müssen meine Verhaltensweise schon entschuldigen, Martin. Aber die Sache hat mich doch ziemlich mitgenommen. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Danke, nein. Ich bin dir so dankbar, Lee. Du bist wirklich ein feiner Kerl. So, da sind wir wieder, Mr. Martin. Oh, verzeihen Sie, gnädige Frau. Bitte, meine Herren. Kommen Sie nur herein. Ich habe hier in Stichworten meine Fragen und Ihre Antworten notiert, Mr. Martin. Würden Sie bitte die Richtigkeit überprüfen? Kann ich mal sehen. Bitte. Und Sie möchte ich anschließend noch einiges fragen, Mr. Brown. Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung, Inspektor. Sie müssen uns einiges erklären im Hinblick auf das, was meine Leute in Mr. Fentons Wohnung gefunden haben. Aber gern? Aber wieso denn? Er hat doch mit der Sache gar nichts zu tun. Richard Fenton hat doch Selbstmord verübt. Ich denke, es ist besser, Sie lassen uns allein, Mrs. Warren. Das Protokoll ist soweit in Ordnung, Inspektor. Muss ich das unterschreiben? Ich bitte darum, ja. Bitte? Danke sehr. Einen Augenblick, Mr. Brown. Wo wollen Sie hin? Ich wollte nur ein bisschen frisches Sodawasser holen. Später vielleicht. Bleiben Sie an der Tür stehen, Sergeant Fox. Okay, Sir. Sind Sie ganz sicher, dass Sie meine Fragen wahrheitsgemäß beantwortet haben, Mr. Martin? Na sicher? Wie meinen Sie das? Dann will ich Ihnen noch eine letzte Frage stellen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass von nun an alles, was Sie sagen, als Beweismaterial gegen Sie verwendet werden kann. Das ist doch... reine Formsache. Sie behaupten also, dass Sie während der vergangenen Nacht nicht in Mr. Fentons Wohnung waren? Allerdings... Das behaupte ich. Wie erklären Sie dann die Tatsache, dass wir dort Ihre Fingerabdrücke gefunden haben? Meine Fingerabdrücke? Die müssen noch von meinem letzten Besuch bei Fenton herrühren. Das ist ausgeschlossen. Der Gegenstand, auf dem sich die Fingerabdrücke fanden, war nämlich abgewischt worden, nachdem Fenton gestern seine Wohnung verlassen hatte. Bilden Sie sich etwa ein, ich hätte Richard Fenton umgebracht? Das ist doch absurd! Er hat schließlich einen Brief hinterlassen. So. Was wissen Sie von diesem Brief? Das hat er von mir erfahren. Sie glauben also, dass es sich nach diesem Brief um einen Selbstmord handelt? Das nehme ich jedenfalls an. Wie war das also gestern Abend? Jimmy, wollen Sie sich lieber doch sagen, dass Sie noch zu Fenton fuhren? Würden Sie uns bitte allein lassen, gnädige Frau. Um einen Schluck zu trinken, nachdem Sie mich hier abgesetzt hatten. Darf ich Sie bitten, sofort das Zimmer zu verlassen? Und dass Sie nach Hause fuhren, als Sie sahen, dass niemand da war. Sergeant Fox, begleiten Sie Mrs. Warren bitte hinaus. In Ordnung, Inspektor. Gnädige Frau. Bitte bemühen Sie sich nicht, Sergeant. Ich gehe schon. Mr. Martin hatte lediglich Angst, in eine unangenehme Sache verwickelt zu werden. Kopf hoch, Jimmy. Sie werden sehen, es ist alles nur halb so schlimm. Erzählen Sie mir bitte, was wirklich passiert ist, Mr. Martin. Und schreiben Sie mit, Sergeant. Ja, Sir. Ja. Ich setzte also Mrs. Warren so gegen 23:30 hier ab. Dann kam mir der Gedanke, nochmal bei Richard vorbeizufahren. Er war aber nicht zu Hause. Ich nahm mir also nur einen Whisky und ging wieder. Er war nicht zu Hause. Wie kamen Sie dann überhaupt in die Wohnung? Nun, ich hatte einen Schlüssel zu seiner Wohnung. Sie müssen ihn übrigens gefunden haben. Ich habe ihn versehentlich auf dem Tisch liegen lassen. Als Sie hinkamen, war es also kurz vor Mitternacht? Meines Wissens ja. Sie fuhren mit Ihrem eigenen Wagen? Ja. Nun, Fenton verließ seinen Club genau 10.55 Uhr. Der Taxichauffeur hat ausgesagt, dass er ihn kurz nach 11 vor seiner Wohnung abgesetzt hat. Der Arzt schätzt, dass der Tod zwischen 11 und 1 Uhr eingetreten ist. Sie sehen, Mr. Martin, es steht also fest, dass Mr. Fenton zu Hause gewesen sein muss, als Sie sich in seiner Wohnung aufhielten. Aber ich schwöre Ihnen, er war nicht da. Ah, nein. Ich war ja gar nicht in der Küche. Womit Sie sagen wollen, Fenton hätte zwar vielleicht in der Küche gelegen, aber Sie hätten nichts davon gemerkt. Mein Gott, das ist ja grauenvoll. Ich im Zimmer und er vielleicht nebenan im Sterben. Sie gingen also nicht in die Küche, vielleicht um Wasser oder sonst etwas zu holen? Nein! Wie erklären Sie dann die Tatsache, dass sich Ihre Fingerabdrücke auf der Küchentürklinke befanden? Was? Ach ja, natürlich, ich wollte mir ja Eis für den Whisky holen. Ich öffnete für eine Sekunde die Türe. Aber dann war mir die Sache doch nicht der Mühe wert. Mr. Martin, ich glaube nicht ein Wort von dem, was Sie mir da gerade gesagt haben. Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Der Gashahn war heute Morgen noch auf. Wenn Fenton während Ihrer Anwesenheit in der Küche gelegen hätte, müssten Sie das Gas unbedingt gerochen haben. Aber ich schwöre Ihnen, ich habe... Was ist? Moment mal. Doch, ich erinnere mich. Ich weiß noch, ich sagte... Ich meine, ich dachte, die Leitung sei undicht. Es roch so... Und forschten nicht nach? Gingen nicht in die Küche, um nachzusehen? Nein. Sehr merkwürdig. Nachdem Sie die Tür geöffnet hatten und merkten, dass die Küche voll mit Gas war, machten Sie sich nicht die Mühe, die Ursache festzustellen? Nun, wir wissen, dass Fenton zur gleichen Zeit in seiner Wohnung war und dieser Tatbestand lässt, scheint mir, nur einen einzigen Schluss zu. Dass ich ihn getötet habe? Na schön. Beweisen Sie es. Eine gasgefüllte Küche. Und Sie sagen, oder vielmehr Sie denken, die Leitung ist undicht und schließen die Türe wieder. Ich? Sie sind offenbar sehr überzeugt davon, Mr. Martin, dass der Abschiedsbrief des Verstorbenen einwandfrei beweist, dass Mr. Fenton die Absicht hatte, Selbstmord zu begehen. Das nehme ich jedenfalls an. Aber das muss ich schließlich auch feststellen lassen. Wenn Sie erlauben, den Brief einmal zu lesen, dann könnte ich Ihnen sicher sagen. Aber bitte, hier. Danke. Lesen Sie ihn durch und sagen Sie mir, was Sie davon halten. Aber, ja, meiner Meinung nach kann es da gar keinen Zweifel geben. Dieser Brief erklärt doch alles. Nicht alles, Mr. Martin. Auf diesen Brief stieß der Mörder durch einen Zufall, durch einen Glückszufall. Es ist für den Verstorbenen offenbar nicht leicht gewesen, einen Abschiedsbrief an die Frau zu schreiben, die er liebte. Was soll das heißen? Nun, wir wissen, dass Fenton mindestens zwei Briefe geschrieben hat. Den einen davon kennen Sie. Und jetzt werde ich Ihnen den zweiten vorlesen. Den zweiten? Liebe Vivian, ich liebe dich zwar, aber ich bin mir auch darüber im Klaren, dass du, was immer du im Augenblick für mich empfinden magst, nur deinen Mann liebst und immer nur ihn lieben wirst. Ich kann es jedoch nicht ertragen, in deiner Nähe zu sein und dabei zu wissen, dass du nie die meine sein kannst. Ich sehe daher keinen anderen Ausweg. Der Brief, den wir neben dem Toten gefunden haben, also der, den Sie soeben selbst gelesen haben, hört zwar an dieser Stelle auf. Aber dieser Brief hier, Geht weiter, Mr. Martin. Ja. Ich sehe daher keinen anderen Ausweg, als morgen auf eine lange Auslandsreise zu gehen. Ich hoffe, dass du bei meiner Rückkehr wieder glücklich mit deinem Mann zusammenlebst und dass unsere Freundschaft dann nichts mehr sein wird als eine angenehme Erinnerung. Ich will nur dein Bestes, das musst du mir glauben, unverändert herzlich, immer dein Richard. Dann entschuldigen Sie, Inspektor, wenn ich etwas sage. Aber bitte, Mr. Warren. Meinen Sie, Inspektor, dass der Brief, der neben dem Toten in der Küche lag und genauso anfing wie dieser zweite, dass der einen anderen Schluss haben sollte? Ganz recht, Mr. Warren. Richard Fenton konnte einfach einen solchen Brief nicht auf Anhieb schreiben. Wer kann das schon? Also warf er den ersten Entwurf weg. Der Mörder unterbrach ihn beim Schreiben des zweiten Briefes, tötete ihn und fand dann plötzlich den unvollendeten Brief auf dem Schreibtisch. Da kam ihm die Idee, dass mit Hilfe dieses halben Briefes der konstruierte Selbstmord noch viel eindeutiger glaubhaft gemacht werden könnte. Aber er konnte nicht wissen, dass hinter dem Schreibtisch noch der erste Brief lag, der fertige Brief, der nur darauf wartete, einen kaltblütigen Mörder zu überführen. Mr. Martin. Ich hab's nicht getan. Bestimmt nicht. Ich hab's nicht getan. Ich kann's beweisen. Was können Sie beweisen? Nichts. Im Augenblick nichts. Aber er hatte den Kopf doch im Gasherd, als sie ihn fanden, nicht? Wie sollte ich ihn dazu gebracht haben? Durch höfliches Zureden vielleicht? Sei so gut, Richard, alter Junge, steck deinen Kopf schön in die Röhre. Ich will ja bloß das Gas andrehen. Ist doch lächerlich. Das ist alles andere als lächerlich. Da Sie das Thema angeschnitten haben, gut, sprechen wir jetzt also davon. Sie haben die Sache verdammt schlau angefangen, Mr. Martin. Und deswegen meinen Sie jetzt, Sie könnten mit uns spielen. Aber über ein paar Kleinigkeiten werden Sie stolpern. Wie zum Beispiel den zweiten Brief und dieses Ding hier. Was ist denn das, Inspektor? Das gerade wollte ich Mr. Martin fragen. Ein Kissenbezug? Ich habe das Ding noch nie gesehen. Während vorhin die Fingerabdrücke untersucht wurden, haben wir uns Ihren Wagen angesehen. Das hier fand sich in Ihrem Kofferraum, Mr. Martin. Ich glaube, es wäre für Sie das Beste, wenn Sie uns endlich reinen Wein einschenken würden. Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Und wenn Sie nicht der Glas an den falschen Platz zurückgestellt und wir nicht Ihre Fingerabdrücke gefunden hätten, würden Sie jetzt wahrscheinlich auch noch behaupten, Sie wären überhaupt nicht in der Wohnung gewesen. An den falschen Platz zurückgestellt? Was soll das heißen? Ich habe es doch auf dem Tisch stehen lassen. Merkwürdig, Inspektor, dieser Kissenbezug sieht eigentlich aus wie eine Art Gasmaske. Ja, nicht wahr? Für was brauchen Sie denn das Ding, Mr. Martin? Ich sage jetzt gar nichts mehr. Soll er sich doch den Kopf zerbrechen? Er wird ja dafür bezahlt, der Herr Inspektor. Nun, dieser Kissenbezug ist tatsächlich eine Art Gasmaske. Nur, dass er nicht dafür gemacht ist, das Gas abzuhalten. Im Gegenteil. Sehen Sie, Fox, man macht einen Menschen zunächst wehrlos, zieht ihm dann dieses Ding über den Kopf, schließt den hier angebrachten Schlauch an die Gasleitung und wartet, bis das Opfer das Bewusstsein verliert. Dann braucht man nur noch die Maske abzunehmen und den Bewusstlosen zum Gas herzuschleppen. Alles Weitere ist kein Problem mehr. Der Gott einfach teuflisch. Na, Mr. Martin, Sie sind ja auf einmal so schweigsam. Ich kann Ihnen nur immer wieder sagen, ich habe das Ding noch nie gesehen. Irgendwer muss mir's in meinen Wagen gesteckt haben. Warum sollte ich Richard Fenton getötet haben? Weil er Mrs. Warren ebenfalls liebte. Das wussten Sie doch, oder nicht? Wussten Sie es oder nicht? Fenton war ihr nur Nebenbuhler. Glauben Sie wirklich, ich hätte Richard Fenton ermordet? Allerdings. Der Mörder muss einer von Fentons Bekannten gewesen sein. Bei jedem anderen hätte er rechtzeitig Verdacht geschöpft, bevor er mit diesem Ding da bewusstlos gemacht wurde. Sie müssen sich vorher alles genau überlegt haben, Martin. Aber ob Sie es nun waren oder ein anderer, mir ist in meiner ganzen Praxis noch kein so kaltblütiger und glänzend durchdachter Mord vorgekommen. Mr. Martin, ich verhafte Sie als den Mörder von Richard Fenton. Aber das können Sie doch nicht. Ich hab's nicht getan. Ich weiß, es sieht so aus, als hätte ich's getan. Aber ich hab's nicht getan. Ich habe diesen Kissenbezug und den Schlauch noch nie gesehen. Irgendjemand muss das Zeug in meinen Wagen gesteckt haben. Dann regen Sie sich nicht auf, Martin. Kommt Zeit, kommt Rat. Am besten, Sie sagen jetzt einmal gar nichts. Natürlich ist das alles lächerlich. Aber trotzdem gehen Sie erst mal ruhig mit. Ich schicke Ihnen auch so schnell wie möglich einen Anwalt. Denn ich glaube nicht an Ihre Schuld. Wenngleich, aber naja. Ich danke Ihnen. Warren. Führen Sie ihn ab, Fox. Ich komme nach. Mr. Martin? Schon gut, Sergeant. Ich komme. Trotz allem, noch einmal, Inspektor. Ich hab's nicht getan. Ich hab's nicht getan! Inspektor! Ich hab's nicht getan! Armer Kerl, der scheint ja jetzt einen regelrechten Knacks weg zu haben. Möglich. Unglaublich raffiniert ist der Bursche, finden Sie nicht? Wenn er nicht einen winzigen Fehler gemacht hätte und wenn wir nicht zufällig auf diesen Fehler gekommen wären, hätten wir ihn nie erwischt. An den Fingerabdrücken ist seine ganze Schwindelgeschichte in die Brüche gegangen. Und wenn diese Brüder erst mal eine Kleinigkeit zugeben, dann kommt regelmäßig auch alles andere raus. Die Abdrücke auf der Küchentürklinke waren zwar völlig verwischt, aber auf meinen Bluff ist er doch reingefallen. Sie halten Ihren Indizienbeweis also für hieb- und stichfest, Inspektor? Warum sollte ich nicht? Raffiniert. Raffiniert und fantastisch kaltblütig, das muss man ihm lassen, diesem Martin. Übrigens, ehe ich gehe, auf eins muss ich noch hinweisen. Da Martins Motiv Eifersucht war und da beide, also der Mörder und sein Opfer, ihre Gattin liebten, dürfte es sich kaum vermeiden lassen, dass nun in der Öffentlichkeit einige schmutzige Wäsche gewaschen wird. Ja, ja. Leider, das ist mir schon längst klar. Nun, ich bedauere jedenfalls, Ihnen so eingeheizt zu haben, Mr. Warren. Aber ich hatte Sie verstehen, Mr. Martin so lange in Sicherheit zu wiegen, bis er seine Aussagen unterschrieben hatte. Schon gut, Inspektor, schon gut. Ich nehme es Ihnen nicht übel, obwohl ich einen Augenblick tatsächlich den Eindruck hatte, Sie hätten es einzig und allein auf mich abgesehen. Man kann schließlich nie wissen, wie? Aber ich muss jetzt wirklich gehen. Also dann, auf Wiedersehen, Herr Inspektor. Ja, auf Wiedersehen, Sir. Auf Wiedersehen, schönes Kind. Wie heißen Sie? Rita. Sehr schön, Rita. Darf ich den Frühstückstisch abräumen, Mr. Warren? Wie? Ach so, ja. Ja, natürlich, Rita. Sehr wohl, Sir. Vivian, Sie sind gegangen. Na, endlich. Wegen des Mittagessens, Rita. Ich komme gleich zu Ihnen in die Küche und sage Ihnen Bescheid. Sehr wohl, gnädige Frau. Eine Unverschämtheit von diesen Leuten. Was bilden die sich eigentlich ein? In die Wohnung zu kommen und dir ein Kreuzverhör abzuhalten. Als ob du mit der Sache irgendwas zu tun hättest. Oder Jimmy. Gott sei Dank, dass du sie endlich losgeworden bist. Ich hätte denen noch ganz anders die Meinung gesagt. Ich... Vivian, eine Frage. Hast du die Absicht, dich von mir scheiden zu lassen? Warum? Um Martin zu heiraten. Hat er etwas derartiges gesagt? Kein Wort. Ich frage. Weißt du eigentlich, was du da sagst, Lee? Sicher. Aber du... Du bist doch nicht ganz so intelligent, wie ich das gedacht hatte. Wie meinst du das? Einmal hast du einen Fehler gemacht. Einmal hat dein Gefühl die Oberhand über deinen selbstsüchtigen Verstand gehabt. Und da hast du mir nicht mehr geschrieben. Das war sehr töricht von dir. Sonst hättest du es ganz ungestraft mit jedem Schmetterling aufnehmen können und wärst weiter von Liebhaber zu Liebhaber geflattert, ohne dass ich etwas davon gemerkt hätte. Die armen kleinen Opfer, der eine tot und der andere wird sehr bald gehängt werden. Wer soll gehängt werden? Jimmy? Zigarette? Antworte mir, Lee. Wer soll gehängt werden? Jimmy? Ganz recht. Jimmy Martin. Aber er hat ihn doch nicht... Er kann es doch gar nicht getan haben. Er ist unschuldig. Sehr richtig, weil du nämlich die ganze Zeit bei ihm warst. Du musst es wissen. Lee, du kennst die Zusammenhänge nicht. Oh, ich kenne sie sogar ausgezeichnet. Erst warst du Fentons Geliebte und während der vergangenen Nacht hast du dich an Martin herangemacht. Na? Was sagst du jetzt? Woher wolltest du das wissen? Ich weiß es, sehr genau sogar weiß ich es. Und ich Einfallspinsel hatte mir doch tatsächlich eingebildet, Fenton sei dein einziger Liebhaber. Und um diesen einen Störenfried loszuwerden, habe ich ihn dann also beiseite geschafft. Was, du? Du hast ihn... Ja, mein Schatz, ich. Und dann, nachdem du mit Martin weggegangen warst, war mir klar, dass ich Fenton ganz umsonst erledigt hatte. Du hast ihn getötet? Aber wie? Wieso hast du denn überhaupt von seiner Existenz... Ergo habe ich beschlossen, auch die anderen aus dem Wege zu räumen. Und wenn auch nur, um den toten Mr. Fenton noch im Jenseits zu ärgern. Der hatte nämlich behauptet, ich könnte doch nicht alle umbringen. Alle? Was soll das heißen? Alle deine Liebhaber, mein Herz. Das hatte Fenton? Gewiss. Und nachdem er dann aufgegangen war, was für eine Frau du bist, ging ich so weit, euch beiden zu folgen. Bis vor Martins Junggesellenbude. Und während ihr dann oben wart, verstaute ich das Mordwerkzeug, wenn man das Ding so nennen kann, im Kofferraum von Jimmys Wagen. Und das dürfte ihm jetzt, jawohl, auch ihm, das Genick brechen. Du willst mir weismachen, du wärst gestern Abend in Fentons Wohnung gewesen und er hätte möglicherweise in der Küche im Sterben gelegen, während wir uns nebenan unterhalten haben? Genau das, und ich war ebenfalls in der Küche und habe jedes Wort von euch beiden nebenan gehört. Das glaube ich nicht. Was habe ich denn gesagt, beispielsweise? Beispielsweise? Du hast ihm beispielsweise einen Ring verehrt. Stimmt's? Und dann lag dir sehr daran, schnell herauszufinden, ob ihr überhaupt zusammenpasst. Stimmt's? Kompliment. Na weiter, geliebter Mörder. Durchgedreht, wie ich war, blieb ich erst noch eine Weile in Fentons Wohnung, nachdem ihr beide gegangen wart. Aber je länger ich mir die Sache überlegte, desto schwärzer sah ich für die Zukunft unseres lieben Freundes Jim. Ach, deswegen hat die Polizei also mein Whiskyglas nicht gefunden. Du hast noch hübsch aufgeräumt. Wie sollte sie auch? Du warst ja gar nicht in der Wohnung. Nach deiner Aussage wenigstens. Oder hast du gelogen? Jetzt bist du mächtig stolz auf dein Köpfchen, was? Aber bildest du dir wirklich ein, dass ich den Mund halten werde? Was du auch tust, überlege es dir vorher genau. Was soll das heißen? Dass der Tod für dich eine viel zu freundliche Lösung wäre. Ich will, mein Herzchen, dass du genauso leidest, wie ich unter dir gelitten habe. Aber da ich dich nicht mit den raffinierten Foltern der Eifersucht und der Untreue quälen kann, habe ich mir eine andere Methode einfallen lassen, von der ich weiß, dass sie ihren Zweck genauso gut erfüllen wird. Ich habe schon früher die Beobachtung gemacht, dass mich derartige Räuberpistolen völlig kalt lassen, mein Lieber. Dann darf ich mich deutlicher ausdrücken. Du bist der einzige Mensch, der Martin retten könnte. Aber nur, wenn du bereit wärst, dich selbst zu opfern. Denn wenn du jetzt der Polizei erzählst, dass du die vergangene Nacht mit Martin verbracht hast und dass ihr beide zuvor noch in Fentons Wohnung wart, dann wirst du entweder mitgefangen und mitgehangen, oder aber man wird dir kein Wort glauben und annehmen, dass du Martin liebst und durch dein Geständnis sein Leben retten willst. In diesem Fall gibt es aber einen Riesenskandal und alle Welt wird erfahren, dass du eine Frau bist, die ihren Mann nach Strich und Faden belogen und betrogen und ihre beiden Liebhaber ins Jenseits gebracht hat. Die Leute werden mit den Fingern auf dich zeigen. Du wirst sinken und sinken und schließlich im Schmutz ersticken. Langsam und qualvoll ersticken. Ich gehe jetzt zur Polizei. Bitte, bitte, bitte, tu dir keinen Zwang an. Was meinst du, bewirkt das wohl, wenn du ganz plötzlich daherkommst und mich verdächtigst, wo sie doch schon einen lückenlosen Indizienbeweis gegen deinen Freund Martin haben? Glaubst du nicht auch, dass sie dein Geständnis für ein reichlich durchsichtiges Manöver und dich selbst für ein verkommenes Stück Weiberfleisch ansehen, das sogar imstande wäre, deinen eigenen Mann zu opfern, nur um den Liebhaber zu retten? Nach allem, was du ihnen heute schon gesagt hast? Du warst so zartfühlend mir gegenüber. Oh, Lee. Was bist du doch für ein Mensch? Ein Tier! Und du, mein Schatz? Was hast du nun vor? Zunächst darf ich dich erneut daran erinnern, dass dein Liebhaber demnächst vor Gericht gestellt und dann ganz sicher gehängt wird. Gehängt für ein Verbrechen, das er gar nicht begangen hat. Nur weil du nicht den Mut hast, die Wahrheit zu sagen. Aber wenn ich diesen Mut habe, dann wird man doch auch mich... Ganz richtig, mein Engel. Ganz richtig. Jetzt hast du mich verstanden. Was soll ich denn bloß tun? Was soll ich bloß tun? Erst mal hier bei mir bleiben und weiterhin gute Miene machen zum interessanten Spiel. Richtig interessant wird es allerdings erst, wenn Mr. Martin versucht, seinen Hals aus der Schlinge zu ziehen und deshalb der Polizei erzählt, dass auch du gestern Nacht in Fentons Wohnung warst. Was wirst du dann tun? Zerbrich dir ruhig schon mal den hübschen Kopf. Oder wirst du am Ende nur ein dummes Gesicht machen? So wie jetzt. Was kann ich denn nur tun? Was kann ich nur tun? Tja, mein Kind. Das ist die große Frage. Das war der dritte Teil eines Kriminalstücks mit dem Titel »Mord mit Fortsetzungen« von John L. Klaus. Sie hörten als Lee Warren Dieter Eppler, als Vivian Warren Ursula Langrock, als Jimmy Martin Alfons Höckmann, Als Dienstmädchen Rita. Martel Färber. Als Inspektor Pembury. Peter Arthur Stiege. Und als Sergeant Fox. Hans-Joachim Steindamm. Mord mit Fortsetzungen. Ein Kriminalstück in 4 Teilen von John L. Klaus. Sie hören den 4. und letzten Teil. Und deshalb darf ich in Kürze rekapitulieren, was in den vorausgegangenen Teilen geschehen ist. Ich zitiere als erstes einen Satz aus dem 1. Teil unserer Sendung. Sie können doch nicht alle Freunde Ihrer Frau umbringen, Sinarsi. Das waren die Worte, die Richard Fenton, ein leichtlebiger Junggeselle, in höchster Todesangst dem in seiner männlichen Ehre getroffenen Livorn entgegenschleuderte, ehe dieser ihn in seinem Londoner Liebesnest mit dem Kopf in den Gasherd steckte, wo er nach kurzer Zeit erstickte. Kann ich sie wirklich nicht alle umbringen? Das war die Frage, die Livorn sich selbst ein paar Minuten später stellte, nachdem er am Tatort bei seinem kaltblütigen Mord beinahe überrascht worden war von seiner lebenslustigen Frau Vivian und ihrem neuen Verehrer Jimmy Martin. Die beiden waren nämlich auf einen Sprung in Richard Fentons Wohnung gekommen, um etwas zu trinken. Wobei sie dann beschlossen, den Rest des Abends in Jimmy Martins Apartment zu verbringen. Sie konnten natürlich nicht ahnen, dass Lee Warren nicht mehr auf seiner Geschäftsreise in Amerika, sondern bereits wieder in England war, in London. Und zwar gleich nebenan in der Küche, wo er in Gesellschaft des schweigsamen Richard Fenton das verliebte Geplauder im Wohnzimmer belauschte. Nachdem Vivian und ihr neuer Galan die Wohnung des gerade ermordeten Richard Fenton wieder verlassen hatten, fasste Livorn in seiner Eifersucht den Entschluss, auch Jimmy Martin aus dem Weg zu räumen, auf wahrhaft teuflische Weise. Und er ging noch in derselben Nacht daran, seinen Plan umzusetzen in die Tat, indem er nämlich den Ort des Verbrechens so herrichtete, dass der Mord an Richard Fenton am nächsten Tag Jimmy Martin in die Schuhe geschoben werden musste, was dann auch geschah. Jimmy Martin wurde bereits am folgenden Morgen aufgrund eindeutiger Beweise von Inspektor Pembury verhaftet. Um sie zu quälen, gesteht Lee Warren seiner verzweifelten Frau Vivian darauf hin, dass der Mord an Richard Fenton sein Werk ist und dass Jimmy Martin damit wahrscheinlich gehängt werden wird für eine Tat, die er gar nicht begangen hat. Kann Vivian der Polizei erzählen, was Lee ihr da verraten hat? Nein. Denn nicht nur Lee, auch seine Frau, weiß ganz genau, dass Scotland Yard ihr nicht glauben wird, denn das Beweismaterial gegen Jimmy Martin ist geradezu erdrückend. Was soll sie nur tun? Tja, das ist die Frage. Und die Antwort? Die Antwort, meine Damen und Herren, bringt Ihnen jetzt der 4. und letzte Teil unseres Mords mit Fortsetzungen. Vivian. Guten Abend, mein Lieber. Warum hast du heute fortwährend im Büro angerufen? Ich wollte mit dir sprechen. Worüber bloß? Heute früh war nämlich Martins Anwalt bei mir. Ach, und? Ich wollte mit dir darüber reden. Aber das Ganze ist doch deine Angelegenheit, nicht meine. Meinst du? Das Ganze berührt mich nicht im Geringsten. Mit anderen Worten? Mit anderen Worten, du hast dich geirrt. Jetzt dauert dieser Zustand bereits 2 Wochen und du wirst doch nicht behaupten wollen, dass ich mir die Haare raufe oder verzweifelt an den Nägeln kaue. Das Leben von Jimmy Martin scheint dir jedenfalls nichts zu bedeuten. Wieso auch? Oh, Lee, du hast dir eingebildet, du kennst die Frauen. Du hast geglaubt, ich würde gramzerrissen aus dem Fenster starren. Aber stattdessen bist du nun derjenige, der nicht mehr ganz sicher auf den Beinen steht. Ich? Wieso denn? Es geht mir doch glänzend. Ich habe die ganze Zeit über nicht mit dir sprechen können, Lee. Du warst einfach zu durchgedreht. Du hast mich verabscheut, weil ich dich gekränkt hatte. Und doch in einem Winkel deines Herzens hoffst und glaubst du, genau wie ich selber, dass eines Tages alles wieder gut wird. Meinst du? Ja. Warum? Weil du mich liebst. Ja. Trotz allem. Ja. Wenn ich dir ein genauso großes Geständnis machen darf, Lee. Martin ist mir genauso gleichgültig wie der tote Fenton dir. Und nun noch eine Frage, Lee. Bist du mir nie untreu gewesen? Nee. Sei ehrlich. Bestimmt nicht auf die Art wie du mir. Auf welche Art denn? Bist du auch der Ansicht, das wäre bei einem Mann etwas anderes? Ist es auch. Ein komischer Aberglaube in unserem 20. Jahrhundert. Das Alibi unserer scheinheiligen Großväter. Es gibt da keinen Unterschied. Es gibt eben Frauen, die einen Mann genauso brauchen wie manche Männer die Frauen. Worauf willst du eigentlich hinaus? Ich versuche dir beizubringen, dass ich zu den Frauen gehöre, die langes Alleinsein einfach nicht aushalten. Aber du, was versuchst du? Du versuchst deinen Mord zu rechtfertigen, dadurch, dass du mir eine ganz belanglose Affäre vorwirfst. Belanglos nennst du das? Du hättest nie den Verdacht auf Martin lenken dürfen. Jetzt wächst dir diese Sache nämlich über den Kopf. Du hast zu falsch gedacht und zu rasch gehandelt, Lee. Du hast die ganze Zeit über vergessen, dass die Hauptschuld bei dir liegt, weil du mich allein gelassen hattest. Ich bin keineswegs, wie du wohl meinst, hartherzig und roh. Aber ich habe nie etwas für ihn empfunden. Dich liebe ich, dich. Wenn du wissen willst, warum ich die letzten 14 Tage nicht einmal an Jimmy gedacht habe, deinetwegen. Ich habe mir Sorgen nur um dich gemacht. Um mich? Das weißt du ganz genau. Sag mir die Wahrheit, Lee. Tag und Nacht quält dich der Gedanke, dass du diesen harmlosen Jungen langsam, aber sicher dem Henker auslieferst. Stimmt's? Ja, das quält mich. Tag und Nacht. Ich kann nicht mehr richtig schlafen und nicht mehr richtig denken. Du Narr. Was hast du nur gemacht? Wie konnte uns, dir und mir, nur so etwas passieren? Ich bekenne, du hast recht, mit jedem Wort. Es ist die reine Wahrheit, Lee, wenn ich sage, ich würde viel darum geben, wenn alles wieder sein könnte wie früher. Vergessen können müsste man. Vergessen. Könntest du vergessen, was hinter uns liegt? Das ist bereits vergessen. Vergeben und vergessen. Könnte ich nur auch alles andere ungeschehen machen, die Sachen mit Fenton. Bitte denk nicht mehr daran. Und was Martin angeht, der ist zu bedauern, gewiss. Ich werde jedenfalls nicht zulassen, dass sie ihn hängen. Vielleicht könnte ich ihn retten. Indem du hingehst und sagst, dass du bei ihm warst in der Nacht? Ja. Und dann fragen sie dich, warum du das nicht gleich gesagt hast. Welche Frau gibt schon gern zu, dass sie bei einem anderen Mann gewesen ist? Was wollte eigentlich Martins Anwalt? Er sagte, er sei jetzt dabei, das Material für die Verteidigung seines Klienten zusammenzustellen. Martin hat anscheinend erklärt, er habe ein unwiderlegliches Alibi. Und was hast du daraufhin gesagt? Nichts. Er wollte mir zunächst auch nur die Situation schildern. Er sagte, es würde mehr als nur einer Zeugenaussage bedürfen, um Martin zu entlasten. Es wären auch noch verschiedene andere Dinge zu bedenken. Gut, ja, natürlich. Du darfst auf keinen Fall sagen, dass du in Fentons Wohnung warst. Warum nicht? Weil ich doch alle deine Fingerabdrücke weggewischt habe. Nur noch seine Fingerabdrücke waren da und nur ein benutztes Glas. Ach, an Selbstmord glaubt man sowieso nicht mehr. Und sie wissen, dass Fenton in der Wohnung war, bevor ihr, du und Martin kamt. Und dass er nicht wieder weggegangen ist. Ach, Lee. Ich habe solche Angst, dich zu verlieren. Jetzt, da ich dich eben erst wieder habe. Mir ist, als hätten wir uns eben erst richtig kennengelernt. Eines ist mir jetzt klarer denn je. Was? Dass das wirklich der perfekte Mord war. Und die Art, wie ich den Verdacht auf Martin abgewälzt habe, war ebenso fehlerlos. Zu fehlerlos. Leider. Hätte ich je geahnt, dass ich eines Tages meinen ganzen Plan werde umwerfen müssen, nur um meinen Seelenfrieden zu retten. Wie konnte ich wissen, dass ich es einfach nicht schaffen würde, weiterzuleben und diesen armen Hund für mich sterben zu lassen? Oh, wie entsetzlich ist das alles. Moment mal, Vivian. Wen willst du anrufen? Inspektor Pemberley. Ich werde ihn herbitten. Wozu? Um ihm etwas höchst Interessantes zu erzählen. Wirklich höchst interessant, Mr. Warren. Außerordentlich interessant. Das also ist Ihre Version des Falles Fenton. Ja, Inspektor, Sie sehen, dass Mr. Martin rein nichts mit der Sache zu tun hat. Also schön, Mr. Warren. Dann also das Ganze noch einmal. Mit allen Einzelheiten. Aber ich habe Ihnen doch schon alles gesagt. Gewiss, trotzdem. Ich würde gern alles nochmal hören. Von Anfang an. Und in allen Einzelheiten. Na schön, wie Sie wollen. Ich habe schließlich nichts erfunden. Das glaube ich auch nicht, gewiss nicht. Also bitte, fangen Sie noch mal an. Also, ich kam in der fraglichen Nacht gerade vor meinem Hause an, als meine Frau herauskam und in Martins Wagen stieg. Ich ließ mein Taxi hinter ihnen herfahren. Erst fuhren sie in ein Restaurant, dann ins Theater. Während der Vorstellung saß ich in meinem Club und aß zu Abend. Und anschließend folgte ich Martins Wagen bis vor Fentons Haus. Damals glaubte ich natürlich, Martin wäre der Mann, wegen dem meine Frau mir nicht mehr geschrieben hatte. Und dachte, sie gingen in seine Wohnung. Wie lange waren die beiden in Fentons Wohnung? 5 Minuten vielleicht. Konnten Sie hören, worüber Sie sprachen? Nein, ich hörte nur, dass meine Frau ihn mit Jimmy anredete, sonst nichts. Als sie gegangen waren, suchte ich ein Namensschild an der Tür. Und entdeckten dabei, dass die Tür offen stand. Ja, so komisch es klingen mag. Ich ging also hinein und wollte mich zuerst nach irgendwelchen kompromittierenden Beweisstücken umsehen, nach Briefen, Fotografien und so weiter, um mir dann später nach seiner Rückkehr diesen Mann vorknöpfen zu können. Ich bin leider sehr eifersüchtig, Inspektor. Ich weiß, eine böse Schwäche. Ja, gewiss. Und dann, Mr. Warren? Ja, und schließlich ging ich auch in die Küche. Das Weitere wissen Sie. Ich fand einen Toten, den Kopf in der Röhre des Gasherds. Neben ihm lag ein Brief an meine Frau. Als ich ihn gelesen hatte, war mir klar, dass ich zwar nicht in Martins Wohnung war, dass Martin aber wahrscheinlich der derzeitige Liebhaber meiner Frau war. Der Mann, der da lag, war tot. Ich fing also an, mir den Kopf zu zerbrechen, wie ich den Selbstmord in einen Mord verwandeln könnte, ausgeführt von Jimmy Martin. Oder mit anderen Worten, ich wollte 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Der Papierkorb war voll von angefangenen Briefen. Und das brachte mich auf einen Gedanken. Zunächst hatte er offenbar nur schreiben wollen, er müsse verreisen, weil er es nicht ertragen könne, dass meine Frau seine Liebe nicht erwidere. Nicht, dass sie etwas mit ihm gehabt hätte, daran ist überhaupt nicht zu denken, Inspektor. Gewiss. Aber von Entwurf zu Entwurf wurden die Briefe immer verzweifelter. Und schließlich scheint er zu der Überzeugung gekommen zu sein, dass es nur einen Ausweg gab. Tja, und da muss er es dann getan haben. Und ich nahm den ersten Entwurf, den, wo er von seiner Auslandsreise sprach, und legte ihn hinter den Schreibtisch. Und dann beseitigte ich die Fingerabdrücke von dem Glas, aus dem meine Frau getrunken hatte. Und Sie erkannten das Glas also? Intuitiv? Nein, Inspektor, am Lippenstift. Daran erkannte ich auch Ihre Zigarette im Aschenbecher. Ich warf sie weg und ließ dann auch die anderen Spuren verschwinden, die verraten konnten, dass meine Frau in der Wohnung war. Stattdessen hinterließ ich zu plumpe Hinweise sicher auf Martins Anwesenheit. Spuren wie zum Beispiel das Wasserglas neben den Cognac-Gläsern mit seinen Fingerabdrücken. Entschuldigen Sie, Inspektor, ich muss einen Schluck trinken. Darf ich bitte? Bitte. Danke. Und wozu das alles? Um genau das zu erreichen, was nachher auch wirklich passierte. Es war doch klar, dass meine Frau mir tags darauf verschweigen würde, dass sie mit Martin in Fentons Wohnung gewesen war. Und als sie dann von seinem Selbstmord hörte, musste sie natürlich bei ihrer Geschichte bleiben. Und als Sie, Inspektor, diesen ersten Brief hinter dem Schreibtisch fanden, da musste das doch Ihren Verdacht in eine bestimmte Richtung lenken. Nicht wahr? Ja. Und als Sie dann Martins Fingerabdrücke fanden, obwohl er geleugnet hatte, da gewesen zu sein, da musste Sie das doch in Ihrem Verdacht nur bestärken. Oder nicht? Ohne Zweifel. Und den Abschiedsbrief, den richtigen, der neben ihm gelegen hatte, den zerknüllte ich erst ein bisschen und strich ihn dann wieder glatt und... Damit es so aussehen sollte, als hätte er schon im Papierkorb gelegen und wäre dann wieder herausgeholt worden, und zwar von Jimmy Martin. Das meinen Sie doch? Genau. In der Tat, Sir. Raffiniert. Ach, Schuld war die Eifersucht. Aber die eigentliche Schwierigkeit kam erst noch, Inspektor. Hätte Fenton sich erschossen, wäre wenigstens eine Waffe da gewesen. Aber so? Naja, und da kam mir diese Idee, Sie wissen, die Sache mit der Gasmaske. Ich fuhr also nach Hause und fabrizierte mit einem Schlauch und einem Kissenbezug diesen Apparat. Wie man ihn jemals gegen einen kräftigen Menschen hätte verwenden können, weiß ich allerdings selbst nicht. Aber ich konnte mit Recht erwarten, dass es Martin noch eindeutiger belasten würde, wenn das Ding plötzlich in seinem Wagen auftauchte. Auf die Gefahr hin, dass Sie mich für geistig unterentwickelt halten, darf ich mir die Frage erlauben, wie Sie dazu kamen, das Ding in den Wagen eines Mannes zu schmuggeln, den Sie überhaupt nicht kannten und dessen Adresse Ihnen unbekannt war? Auch das will ich Ihnen erklären. Martins Adresse fand sich doch unter seinem Namen in Fentons Notizbuch. Ja, aber... Und es gab keinen anderen Jimmy auf der Liste. Und anschließend gingen Sie nach Hause und legten sich schlafen. Ja. Aber den Schlaf des Gerechten konnte ich leider nicht finden. Das überrascht mich aber, Mr. Warren. Ich hätte eher gedacht, Sie wären sofort eingeschlafen. Wieso? Wie meinen Sie das? Nun, worüber hätten Sie sich Gedanken machen sollen? Sie hatten doch fehlerlos gearbeitet. Oder? Ja, allerdings. Ich sage Ihnen, Inspektor, und ich sage Ihnen die reine Wahrheit. Niemand wäre auf den Gedanken gekommen, es wäre kein Selbstmord gewesen, wenn ich alles so gelassen hätte, wie es ursprünglich war. Das will ich Ihnen gern glauben, Mr. Warren. Aber zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, das ist nicht so einfach. Und da liegt vielleicht Ihr einziger Fehler. Das Ganze war ein Fehler. Tja, und nun werden Sie Martin wahrscheinlich entlassen und mich wegen Obstruktion oder sonst was festnehmen. Nein. Ja, aber Jimmy Martin werden Sie doch entlassen. Nein. Warum denn nicht? Ich habe den Eindruck, dass Sie die Lage verkennen, Mr. Warren. Wir müssen uns an die Tatsachen halten. Wenn Sie eben die Wahrheit gesagt haben, dann tragen Sie die Verantwortung für seine Verurteilung. Wenn ich eben die Wahrheit gesagt habe, dann ist es doch eindeutig, dass Jimmy Martin mit Fentons Tod nicht das Geringste zu tun hat. Das liegt doch wohl auf der Hand. Ja, aber wer garantiert mir, dass Sie die Wahrheit gesagt haben? Die Tatsachen, auf die Sie sich berufen. Woher sollte ich beispielsweise wissen, wo der Brief lag, wenn ich ihn nicht selbst dahingelegt hätte? Wo hätte er sonst liegen sollen als hinter dem Schreibtisch, wenn er auf dem Schreibtisch geschrieben wurde? Meinetwegen, aber nehmen Sie die Sache mit dem Glas. Oder noch was. Vor dem Gasherd hing ein Geschirrtuch. Das haben Sie mir gegenüber nie erwähnt. Dass das Glas am falschen Platz stand, habe ich Ihnen selbst gesagt. Und das Handtuch, na, das können Sie ebenso gut aus den Zeitungsberichten haben. Nein, nein, nein, Mr. Bourne. So leicht überzeugen Sie mich nicht. Beweisen Sie mir, dass Sie in jener Nacht in Fentons Wohnung waren. Das Notizbuch. Über dem Wort Jimmy war ein Klecks. Lassen Sie mich gleich nachsehen. Ich habe das Notizbuch hier. Tatsächlich. Danke. Das genügt mir, Mr. Warren. Könnte ich jetzt wohl mit Ihrer Frau sprechen? Moment. Sehen Sie, Mr. Warren, ich kann einfach nicht glauben, dass ein Mensch so schnell denken kann, wie Sie mir das einreden wollen. Wie, Sie meinen also, ich hätte die ganze Geschichte frei erfunden? Das will ich damit keineswegs behaupten, Mr. Warren. Aber sehen Sie, ich habe mal einiges über Malerei gelernt. An einem Fall, den ich vor einigen Jahren zu bearbeiten hatte. Es hat doch jeder Künstler seinen eigenen Stil. Seinen privaten Pinselstrich, wenn Sie so wollen. Und ein Spezialist braucht oft erst gar nicht auf die Signatur zu sehen, um zu wissen, wer das oder jenes Bild gemalt hat. Ja, ja, gewiss, aber was hat das alles mit unserem Fall zu tun? Tja, das Alibi, das Sie dafür Martin beibringen, das ist mir einfach zu elegant. Wenn er mir alles das erzählt hätte, ich hätte es ihm ohne weiteres geglaubt. So aber scheint mir, Ihre Geschichte verrät den gleichen Pinselstrich wie dieser Mord. Was wollen Sie damit sagen? Ja, was ist, Rita? Sie haben geläutet, Sir? Ja, sagen Sie doch bitte meiner Frau, sie möchte kommen. Ja, Sir. Da es sich um einen Selbstmord handelt, Inspektor, sehe ich den Zusammenhang nicht. Mag sein. Aber wenn Sie die Wahrheit gesagt haben, ist Ihnen dann nicht schon früher der Gedanke gekommen, dass Sie vielleicht eines Tages Martin würden herauspauken müssen? Ich hatte anfangs keinen anderen Gedanken, als den, Martin zu belasten. Und dass Sie Ihre Frau mitbelasten könnten? Daran haben Sie nicht gedacht? Nein, daran habe ich tatsächlich nicht gedacht. Und jetzt will Ihre Frau, dass Sie Martin entlasten? Ja. Also war das Ganze die Idee Ihrer Frau? Dass ich die Wahrheit sagen sollte, jawohl. Ich würde lieber sagen, dass Sie Martin retten sollten. Ach, wozu die Haarspalterei? Nun, Haarspalterei. Jawohl, Haarspalterei. Kann sein. Nun, glücklicherweise haben auch die Raffiniertesten unter uns ihre kleinen Schwächen. Bedauere, da komme ich nicht mehr mit. Ich weiß nur, dass ein erstklassiger Anwalt Jimmy Martin mit Hilfe meiner Aussagen frei bekommen wird. Ich wollte lediglich allen Beteiligten Unannehmlichkeiten ersparen. Ich weiß. Und ich finde das sehr anständig von Ihnen, Mr. Warren. Oh, Vivian. Sie wollten mich sprechen, Inspektor? Ja. Mr. Warren, würden Sie bitte so freundlich sein, uns ein Weilchen allein zu lassen? Na schön. Wenn Sie mich nicht brauchen können. Ich brauche Sie wirklich nicht, Mr. Warren. Nun, Inspektor? Mrs. Warren, Ihr Mann hat mir da gerade eine tolle Geschichte erzählt. Er behauptet, er hätte Fentons Selbstmord so arrangiert, dass es aussehen musste, als hätte Mr. Martin Richard Fenton ermordet. Offen gestanden glaube ich ihm nicht. Und habe daher auch nicht die Absicht, dem Wunsch Ihres Mannes nachzukommen, Martin freizulassen und stattdessen Ihren Mann Wegen Obstruktion zu verhaften, also den Gedanken muss er sich schon aus dem Kopf schlagen. Wollen Sie damit sagen, dass er seine Aussagen nicht dem Zeugenstand wiederholen darf? Darf? Er darf wohl. Nur glaube ich nicht, dass Sie damit irgendetwas erreichen werden. Mrs. Warren, warum bringen Sie Ihren Mann nicht lieber endlich dazu, den Mord an Fenton einzugestehen? Was sagen Sie da? Natürlich ließe es sich auch da nicht ganz vermeiden, dass einiges an die Öffentlichkeit dringt, aber doch nicht entfernt so viel, wie wenn Sie weiter versuchen, Martin auf diese Art zu retten. Es ist nun mal im Leben so hässlich eingerichtet, dass bei den Rosen immer gleich die Dornen stehen, auch wenn Sie sich vielleicht bisher die Finger noch nicht zerstochen haben. Was bringt Sie bloß auf einen so absurden Gedanken? Absurd ist das richtige Wort, ja. Denn obwohl ich jetzt weiß, dass er Fenton getötet hat, kann ich diesen Mord aufgrund seiner unerhörten Gerissenheit im Augenblick nur Martin nachweisen. Das habe ich getan und die Sache geht jetzt ihren Gang. Sie werden als Zeugen vernommen werden und da Sie ein Zeuge der Verteidigung sind, wird man wohl kaum Rücksicht auf Ihr Privatleben nehmen können. Was heißt Privatleben? Verzeihen Sie. Doch ehe ich gehe, noch eine Frage, Mrs. Warren. Und entschuldigen Sie, wenn ich mich unmissverständlich ausdrücke und auf Umschreibungen verzichte. Wer ist Ihnen lieber? Ihr Mann oder Mr. Martin? Was erlauben Sie sich? Natürlich liebe ich am meisten meinen Mann. Wirklich? Leben Sie wohl, Mrs. Warren. Unverschämtheit. Hallo? Bitte sagen Sie, wann geht morgen früh die erste Maschine nach Paris? Haben Sie noch Plätze frei? Ja? Danke. Was ist? Ist er weg? Lee, Liebling, komm und setz dich. Sag mal, was hat der Inspektor gesagt, bevor ich dazu kam? Ich habe den Eindruck, er weiß alles und will mich zwingen, das Spiel aufzugeben. Aber da wird er kein Glück haben. Weißt du, was er mir gesagt hat? Dass er dich durchschaut habe. Er wollte, dass ich dich überrede, ein Geständnis abzulegen. Ich habe ihm daraufhin natürlich die Meinung gesagt. Was kann ich denn bloß noch tun? Was kann ich denn bloß noch tun? Nichts, nichts mehr. Du hast ihm für Martin ein Alibi gegeben. Was er damit anfängt, ist seine Sache. Wir jedenfalls verreisen. Verreisen? Mach nicht so ein Gesicht, Liebling. Hier, dein Whisky. Danke. Und nun hör zu. Du hast diesem Kerl erzählt, wie du die ganze Sache arrangiert hast. Er behauptet zwar, er glaube dir kein Wort. Aber wenn wir jetzt wegfahren und ihm einen Brief zurücklassen, in dem du schriftlich deine Aussage wiederholst, dann kann es für mich gar keinen Zweifel mehr daran geben, dass Jimmy schließlich freigesprochen wird. Ja. Und du bist in Sicherheit, denn sie haben keinerlei Beweise gegen dich. Noch ein Glas? Oh ja, bitte. Na? Danke. Was meinst du dazu? Na, vielleicht. Vielleicht ist das die Lösung. Mir kann schließlich keiner was nachweisen. Keiner. Bald sind wir aus alledem raus. Und wenn sie dich wirklich wegen irgendeiner Kleinigkeit vor Gericht ziehen sollten, dann kehre ich selbstverständlich mit dir nach England zurück. Mir scheint, dass du deinem unvernünftigen Mann mal wieder den richtigen Weg gezeigt hast. Wenn ich bloß nicht so scheußlich müde wäre. Liebster, was du auch durchgemacht hast. Ja, ich bin hundemüde. Ich könnte Tage, Wochen, Jahre schlafen. Jahrelang. Wir wollten dem Inspektor doch noch schreiben, dass wir wegfahren. Schön. Ich werde Pembury ein paar Zeilen schreiben, kurz bevor wir es dachten. Dann haben wir immer noch runde 24 Stunden Vorsprung. Morgen früh haben wir dazu keine Zeit mehr, Liebling. Bitte hier, tu's jetzt. Ja, schön. Und was? Was soll ich schreiben? Ich weiß nicht. Sag ihm halt die Wahrheit. Dass du nicht willst, dass unser Privatleben an die Öffentlichkeit gezerrt wird und dass du dich aus der Affäre ziehen möchtest, solange das noch mit Anstand möglich ist. Ja. Ich würde nicht zu viel schreiben. Komm, hier ist gerade noch ein Schluck in der Flasche. Ja, danke, ich kann's brauchen. Ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Schreib auch, dass du nach eurer heutigen Unterredung dem allen nicht mehr gewachsen bist. Ja, Moment. Moment. Nach unserer heutigen Unterredung bin ich dem nicht mehr gewachsen. Ja, und? Deswegen ziehst du dich lieber aus der Affäre, solange das noch mit Anstand möglich ist. Solange das noch mit Anstand möglich ist. Und sie werden Martin also wohl oder übel entlassen müssen. Punkt, Schluss. Wieso das? Nun, das ist doch schließlich der Zweck unserer Reise. Martin also wohl oder übel entlassen müssen. Unterstrichen. So, das wär's. Oh, ich bin todmüde. Leg dich doch einen Augenblick hin. Ja, das werde ich. Komm, Vivian. Setz dich ein wenig zu mir. Gern, mein Schatz. Dieser Whisky hat ja scheußlich geschmeckt. Und ich habe so viel getrunken. Ich hätte dir ein paar Schlaftabletten reingetan. Wie viel hast du mir denn? 20. 20? Aber das genügt doch um einen Menschen. Ja, mein Herz. Das? Also hast du gemeint mit unserer Reise. Und du? Wie viel hast du genommen? Ich komme nicht mit, Lee. Ich hänge zwar sehr an dir. Aber... Du darfst dich jetzt nicht bewegen, mein Herz. Du hast also die ganze Zeit nur... Und ihn liebst du wirklich? Ja, Lee. Bitte, hol einen Arzt. Bitte, Vivian, hol einen Arzt. Liebling, dazu ist es jetzt zu spät. Aber keine Sorge, du wirst keine Schmerzen haben. Du wirst jetzt ganz ruhig einschlafen. Schließ die Augen und hör ganz still zu. Was wir auch immer getan hätten, um Jimmy zu retten, es hätte zu viel Staub aufgewirbelt. Aber so, mit dem Brief und nach allem, was du dem Inspektor noch gesagt hast und was er schon weiß, wird der Fall einfach einschlafen. Wie du jetzt. Verstehst du das? Lee. Na also. Endlich. Inspektor Pembury, bitte. Ja, danke. Ist Inspektor Pembury da? Nicht da. Würden Sie ihm wohl etwas ausrichten? Mrs. Warren, ja. Es ist sehr dringend. Bitte sagen Sie ihm, ich hätte gern noch einmal mit ihm gesprochen. Nein, heute Abend werde ich nicht zu Hause sein. Aber vielleicht kann er morgen zu mir kommen. Sagen Sie ihm, dass ich seinen Rat befolgt habe. Ja, er weiß schon, was ich meine. Und dass er jetzt hoffentlich mit mir zufrieden ist. Und noch eins. Sagen Sie ihm, ich trinke in diesem Augenblick auf seine Gesundheit. Dann Prosit, gnädige Frau. Das ist doch... Ich bin nur noch einmal zurückgekommen, wie Sie sehen. Und ich schaue und höre Ihnen schon eine ganze Weile zu. Inspektor Pembury. Wollten Sie nicht gerade einen Schluck auf mein Wohl trinken? Das war der Mord mit Fortsetzungen. Ein Kriminalstück in 4 Teilen von John L. Klaus. Im heutigen 4. und letzten Teil hörten Sie noch einmal Dieter Eppler als Lee Warren, Ursula Langrock als Vivian Warren, Martel Färber als Rita, das Dienstmädchen, und Peter Arthur Stiege als Inspektor Pembury. Regie Willi Grüb.